Podcast. Ich heiße euch heute herzlich willkommen zu unserem Nin-Dienstag-Podcast. Und wie jedes Mal gehe ich wieder reihum und frage euch einfach mal, was ihr so in der letzten Zeit gespielt habt. Diesmal haben wir einen größeren Intervall, wie wir es vorher mal hatten. Wir machen das jetzt immer monatsweise. Da staut sich natürlich dann auch mehr an, was man so gespielt hat. Deswegen bin ich jetzt äußerst gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Also Ballspeed, was hast du so gezockt in der letzten Zeit? Ich habe bei der letzten Nintendo Indie World The Longing aufgeschnappt. Es ist so eine Art Adventure, wo man der Held ist ein Schatten oder nennt sich The Shade, und der Schatten, der irrt durch so eine Untergrundhöhle durch und muss die für sich selbst erkunden, weil sein Meister, der König, entschieden hat, er muss, um Kraft zu sparen, mal 400 Tage schlafen. Und der Witz des Spiels ist halt, dass an sich 400 Tage in Echtzeit abläuft. Man kann aber innerhalb des Spiels so diverse Dinge unternehmen, um die Zeit so ein bisschen schneller laufen zu lassen, sodass sich das so ein bisschen spielt wie so ein Incremental Game. Also man spielt, erkundet die Welt, lernt Sachen kennen, hübscht seine eigene kleine Behausung ein bisschen auf, und damit beschleunigt man nach und nach die Zeit, sodass man eben nicht 400 Tage lang warten muss, bis das Spiel zu Ende ist, sondern es schneller geht. Ich bin jetzt so bei, wie sehe ich nicht, 175, ich habe jetzt noch 175 Tage oder so vor mir. Ach, echt? Also, schnell. Ja. Krass. Naja, bei mir laufen jetzt so 25 Sekunden runter pro Echtzeitsekunde etwa, oder 22, je nachdem, was man so treibt, ja. Hast du es selbst gemessen oder steht das irgendwo? Man sieht die Zeit runterlaufen. Also der läuft dann wirklich in minus 20 Sekunden runter oder so. Also man muss da nicht mit der Stoppuhr sitzen, sondern man kann es sehen. Also dass die Sekunden eben nicht mehr im Sekundenschnitt runterzählen, sondern halt in 20ern oder so. In 20 Sekunden, genau. Das ist so ein Ding, das läuft so ein bisschen. Also, an sich würde parallel laufen, erstaunlicherweise habe ich trotzdem wahnsinnig viele Stunden in dem Spiel. Und die Sachen, die ich aktiv spiele, sind Dorkickers Action Squad. Und ich hätte noch mal kurz ein paar Fragen zu The Longing. Ja. Und zwar, hast du mal erzählt, dass du dort auch dir so kleine Karten zeichnest? Ja, genau. Machst du das immer noch oder kennst du den Weg mittlerweile auswendig? Also mittlerweile habe ich die gesamte Höhle oder alle Bereiche der Höhle entdeckt, und ich klappere jetzt eigentlich nur noch so, also man kann in dem Spiel, kann man sich ja so Räume merken. Also jetzt nicht jeden Raum, den man besucht, aber bestimmte Räume muss man letztendlich, da muss man auch nie wieder hin. Und sodass ich eigentlich nur noch die Räume abklappere, indem ich die aus der Liste der gemerkten Räume auswähle und den Schatten davon sich aus hinlaufen lasse. Aber am Anfang war das so, dass ich mich dort in dem Labyrinth nicht orientieren können, wenn ich nicht angefangen hätte, das für mich aufzuzeichnen. Ja, also ich habe das Spiel nämlich auch, und ich muss sagen, dass ich gar nicht weiß, wo ich bin in dem Labyrinth. Das ist für mich echt demotivierend, weil der Schatten braucht ja Ewigkeiten, um zu irgendeinem Platz zu kommen. Und wenn man dann sowieso immer herumirrt und das dann noch in so einem langsamen Tempo, dann zerrt das echt an den Nerven. Und da frage ich mich auch manchmal, boah, hätte ich mir einfach mal aufzeichnen können, wo ich schon überall war, damit ich vernünftig die Räume mal durchsuchen kann. Ich habe, wo ich das letzte Mal das Spiel angeworfen habe, habe ich die ganze Zeit nur in einem bestimmten Bereich mich aufgehalten. Und da bin ich immer wiederholt durch die falschen Türen oder die falschen Türkombinationen habe ich genommen, dass ich die ganze Zeit nach Schleife gelaufen bin. Da habe ich mir auch gedacht, meine Güte, das ist da echt schon tricky, ne? Also die Labyrinthe sind da schon wirklich extrem, finde ich. Ja, richtig. Also vor allem, also man läuft dann, also man wenn man, es gibt so zwei Türen, mit denen begibt man sich so quasi in den Hintergrund. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Also man läuft ja letzten Endes im Vordergrund so durch die Räume ab, und im Hintergrund kann man, sagen wir mal, Teil der Welt sehen oder so. Und dann gibt es hoch so in zwei Türen, wenn man die nimmt, dann ist man plötzlich im Hintergrund sieht praktisch die Räume, die man vorher im Vordergrund durchschritten hat. Und der Schatten ist sozusagen klein wie eine Ameise und läuft dann im Hintergrund über so eine Brücke und dann ist das quasi so eine Abkürzung. Also ich stelle mir das Labyrinth so ein bisschen vor, also das ist halt irgendwie räumlich. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen wie ein Tetraeder oder so, als wenn man sich auch letzten Endes irgendwie durch die Tiefe bewegt. Also man kommt plötzlich auch von einem Bereich des Labyrinths in einen anderen und man fragt sich, wie ist das physisch überhaupt möglich? Und ich würde sagen, das geht wirklich bloß, indem man sich das vorstellt wie eine Pyramide. Das erinnert mich an den Film The Cube. Ich weiß nicht, ob ihr den noch falsch schon gesehen habt. Ja, ja. Mit dem Mathematik-Genie, ne? Ja, genau. Aber insgesamt ist das wirklich ein völlig komisches Spiel, also komisch im Sinne von, also ist auf jeden Fall einmalig. Dadurch, dass der Schatten sich so wahnsinnig langsam bewegt, muss man sich da auch wirklich drauf einlassen. Man muss sagen, okay, das dauert halt jetzt, keine Ahnung, 10 Minuten, bis der von sich aus irgendwo hingedackelt ist. Und auf die Art und Weise kommt man halt letzten Endes doch auf einigermaßen Spielzeit. Ich habe das so gemacht, dass wenn ich im Homeoffice bin, ich die Switch einfach neben meinem Rechner aufstelle und dem Schatten sage, jetzt geh mal nach dort hin und geh mal gucken, weil also mittlerweile habe ich ja alle Bereiche des Labyrinths für mich entdeckt, aber es gibt halt auch so Teile, die wären schlicht durch die Zeit erst verfügbar, also weil bestimmte Sachen in dem Labyrinth passieren, die über Zeit quasi immer mehr werden, so wie man sich halt vorstellen kann, dass meinetwegen über Zeit irgendwie halt so ein Stalaktit wächst oder so. Nee, Stalaktiten hängen ja. Stalaktat, genau. Oder wie ist das? Da gab es irgendwie so eine Eselsbrücke, die ich ständig vergesse. Eselsbrücke ist nicht ganz jugendfrei. Also weil es hängen die Titen. Und es stehen die Nieten. Also Stalaktiten und Stalagmiten und es hängen die Titen und es stehen die Nieten. Perfekt, jetzt werde ich es nie wieder vergessen. Ja, genau. Herzlich willkommen. Sehr richtig, ist ein richtiger Bildungspodcast hier geworden. Selbstverständlich. Also das finde ich auch das Besondere an Indies, ne? Also dass man da irgendwie auch so ganz einzigartige Konzepte kennenlernen darf, die so ein großer Entwickler gar nicht anfassen würde, weil da stehen ja immer viele Geldgeber hinter und die würden das Risiko gar nicht eingehen. Da gibt es ein paar kleine Entwickler, das ist jetzt auch also ein deutscher Entwickler gewesen und die machen das einfach und das ist ein Spiel, das ist für die Switch perfekt und da merkt man auch, dass jedes einzelne Item, was man da aufsammelt, ist für einen auch 10-mal so viel wert, weil man halt so lange dafür gebraucht hat, um das überhaupt zu kriegen. Da kann man ja auch, weil man ewig laufen muss, genau, ja. Also da, ich will nicht so viel spoilern, aber da kann man zum Beispiel auch Sachen zusammensammeln und dann zusammenfügen. Und jedes einzelne Stück, was man davon irgendwo findet, da freut man sich den Ast ab. Deswegen würde ich auch zugleich, wer Interesse an dem Spiel hat, gar nicht im eShop die Screenshots durchgehen. Ich finde, da sind harte Spoiler drin. Ach echt, ja? Ich habe das Spiel einfach wirklich, ich habe es bloß in dieser Indie-World gesehen und ich fand es so irre, dass ich gesagt habe, okay, das kaufe ich jetzt einfach, ist mir egal. Ja. Und ich habe also mir da keine Screenshots angeguckt, aber interessant, ja, dass das so ist. Ja. Ja, ihr habt ja darüber diskutiert und da war ich ja noch die Galionsfiguren, da habe ich gedacht, boah, das musst du sofort kaufen. Ich habe es ja tatsächlich sogar auch gekauft, wobei ich noch nicht weiß, wann und wie viel ich spielen werde, aber ich fand die Idee so abgedreht und ich finde es halt auch generell cool, wenn jemand gerade bei Indies halt was komplett Neues probiert und dass es ein deutsches Studio war und dass die Studio Seufz heißen, das passte einfach irgendwie einfach zu gut zusammen. Da habe ich gedacht, dem musst du einfach jetzt erstmal Geld geben und mal gucken, wie das Spiel ist. Hast du es denn wenigstens mal gestartet? Ich habe es gestartet, ja, und bin ein bisschen durch die Gegend gelaufen, so eine Stunde oder sowas. Naja, dann läuft es ja jetzt. Dann kannst du ja jetzt sozusagen jederzeit mal reingucken. Genau, jetzt gucke ich mal, sobald ich mal irgendwann, weiß ich nicht, in welcher Phase auch immer ich bin. Ich habe ja jetzt 300 Tage Zeit oder nee, 400 sogar. Dann mal schauen, wie ich es mache. Ne? Also ich bin da nicht so wie der Chris und du, dass ich versuche, die Zeit jetzt möglichst schnell runterzukicken durch irgendwas, sondern ich gucke einfach mal, was ich mit dem Spiel mache. Innerhalb von 400 Tagen werde ich mit Sicherheit irgendwann nochmal starten. Ja, genau. Also es ist jetzt nicht mal so, dass ich so wahnsinnig erpicht darauf bin, dass die Zeit runtergeht, aber ich finde die Welt dann doch irgendwie spannend. Und das ist wie, also und das ist für mich so ein bisschen wie so ein Tamagotchi. Also ich gucke da wirklich jeden Tag rein und gucke nach, wie dem kleinen Schatten geht. Und weil ich mir denke, so ein bisschen öde ist ja doch, die ganze Zeit auf der Bude zu sitzen, schicke ich ihn halt mal durch die Gegend, sag, komm, geh mal kicken. Und so in etwa. Ne? Also, aktuell lasse ich ihn so mehrmals am Tag so einen Trip erleben. Einfach so. Das ist jetzt vielleicht ein Spoiler, aber man kann da irgendwie, ab irgendeinem Punkt kann man da so Pilze ernten, und wenn man davon eine bestimmte Anzahl zu sich nimmt, dann fällt der um, erlebt einen wilden Traum und wacht wieder auf und denkt mir, okay, wenn er sonst schon nichts zu lachen hat, dann wenigstens Drogen. Ne? Also so ein bisschen mein Ansatz. Wie in Corona-Zeiten, ich verstehe. Witzigerweise ist auf Nintendo.com, das ist ja die einzige Seite, wo auch der Entwickler angezeigt wird, gar nicht mehr dieses Seufz dargestellt, sondern da steht Application Systems Heidelberg Software GmbH. Keine Ahnung, ob das diese ist. Das sind die Publisher. Ja. Ah, stimmt. Ash Games steht dann hier noch als Publisher. Okay, das stimmt, das sind die Initialen, ihr wisst ja. Akronyme. Ich habe es natürlich erstmal nicht gecheckt, aber ihr habt recht. Ja, und der steht ja auch als Developer drin. Wahrscheinlich haben sie einfach ein paar Zeilen Code umgestellt für den Port und dann haben sie sich schon als Entwickler eintragen lassen. Ach, schade eigentlich, weil Seufz ist ja noch viel witziger. Ich weiß gar nicht, ob da Seufz, aber steht wahrscheinlich Seufz, wenn das Spiel startet, ne? Ja, also das steht da, und also manchmal seufzt er auch in seinem Spiel. Das ist auch sehr hübsch. Manchmal sagt er seufzt, weil ihm irgendwas komisch ist, und dann ja. Okay, ich habe dich vorhin unterbrochen. Du hast auf jeden Fall schon mit einem Hammerspiel angefangen. Das nächste war Door Kickers, meinst du? Was ist denn da so dein Eindruck? Also ich finde es ziemlich cool. Ich bin da jetzt so, ich weiß nicht, wie lange ich gespielt habe, aber ich würde sagen, ich muss noch eine so eine Welt durchspielen, irgendwie, da ist bloß noch um Kiffer und so, also irgendwie Drogen hier heute, den ganzen Tag. Und jetzt muss ich sagen, sind mir langsam die Level ein bisschen zu groß, um ehrlich zu sein. Also die ziehen sich ganz schön hin, und um den Schwierigkeitsgrad des Spiels irgendwie aufrecht zu erhalten, oder andersrum, man muss halt irgendwie, sagen wir mal, ein Gebäude einnehmen, indem man Türen eintritt und alles niedermäht, was im Weg steht, und Geiseln befreien oder meinetwegen mal eine Bombe entschärfen oder jemanden festnehmen. Und es gibt so diverse Kämpfer, mit denen man das machen kann. Und meiner ist so ein, ist einfach so ein Soldat, der mit so einem Maschinengewehr darin rennt und mit so einem gezielten Schuss die Leute auch tot machen kann. Und dann hat er noch so eine super Fähigkeit, dass er so Scharfschützen rufen kann, die dann drei Gegner zufällig, die zu sehen sind, abballert. Und jetzt so gegen Ende hin ist es halt so, dass ein Großteil des Levels permanent nicht sichtbar ist für diesen Scharfschützen. Und das erhöht natürlich die Schwierigkeit, macht aber auch diese Fähigkeit so ein bisschen sinnlos. Und außerdem sind die Level halt mittlerweile ziemlich groß und verzweigt, sodass man eben nicht mehr so schnell mal eben ein Level machen kann und sich einem anderen Thema widmen kann. Man kann da schon eine Weile dran sitzen. Das ist ein bisschen schade. Aber trotz allem ist es ein wirklich clever gemachtes Spiel, was Spaß macht, sowohl alleine als auch im Koop. So Online-Koop und lokaler Koop. Ja, das haben wir auch schon ein paar Mal online gespielt, und das hat nochmal seine eigenen Vorteile, wenn man das online spielt oder auf zwei Fernseher spielt oder auf zwei Switches, dann kann man nämlich auch sich besser aufteilen. Da muss man sich nicht ein Screen sharen, weil es gibt da kein Split-Screen. Da kann man, der eine kann dann von ganz links anfangen, der andere von ganz rechts. Das ist dann schon ein bisschen praktischer. Ja, ich habe auch riesigen Spaß an dem Spiel. Als ich mir das geholt habe, habe ich das erstmal mit dem Mo ziemlich viel gespielt. Also so gut wie durch ist zusammengespielt. Da ging der Online-Mode auch noch gar nicht. Da haben wir dafür gesorgt, dass der auch noch funktioniert. Da haben wir noch Kontakt. Ja, stimmt. Genau. Jetzt funktioniert er auch. Und da hatten wir auch riesig viel Spaß mit. Also ganz am Anfang mussten wir einfach nur sind wir einfach einer Online-Lobby beigetreten, weil bei Indie-Spielen ist ja eh immer relativ wenig los in den Lobbys, deswegen haben wir uns immer direkt gegenseitig gefunden, aber da hatten wir alle möglichen Modes dabei. Dann haben wir auf einmal einen Zombie-Mode drin gehabt und so. Deswegen haben wir alles erstmal querbeet gespielt die ganze Zeit. Aber es hat trotzdem immer mega Bock gemacht. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich finde, der Soundtrack ist auch, der carried das Spiel auch noch ein bisschen, weil der Soundtrack ist überragend, finde ich noch. Mhm. Das Spielprinzip ist, das wird schon ein bisschen, wiederholt sich schon irgendwie doch recht viel durch die Missionen, aber es fetzt halt und dann der geile Soundtrack dazu ist auf jeden Fall ein super Spiel. Ja, also den Sound hat man noch lange noch im Ohr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Boys Beat. Ja, ich hab den auch in der Playlist bei mir. Ja, perfekt. Wie ist das bei dir auch so, Boys Beat, dass du manchmal einfach die Musik noch im Ohr hast? Ich hab da ständig, ich höre nur Dogpickers Action Squad, da habe ich schon 2-3 Titel im Kopf, die jetzt einfach sich runterspulen. Ah, ist interessant. Nee, das geht mir nicht so. Also ich sag mal, wenn ich spiele, dann summe ich es auch mit. Ja. Aber ist nicht so, dass ich quasi so Flashbacks irgendwie mal so am Tag habe oder so. Das habe ich nicht. Also das hängt aber vielleicht auch damit zusammen. Ich bin halt auf so einem Synth-Soundtrack-Kick in der letzten Zeit und höre nur so Zeug. Ja. Und die sind ja dann doch relativ ähnlich irgendwie. Und dadurch habe ich vielleicht auch diesen Flashback nicht so, weil die anderen Sachen eher so höre, kann schon sein. Aber es ist auf jeden Fall ein schöner Soundtrack, das stimmt. Ah, gibt es sonst noch was du gespielt hast in letzter Zeit? Was habe ich denn sonst noch gespielt? Also ich habe relativ viel gespielt im letzten Monat. Broforce habe ich gespielt. Da habe ich den Boss, den Endboss besiegt vor ein paar Tagen, hat der auch so einen klassischen Indie-Game-Moment, dass mir das Spiel abgestürzt ist, als ich das erste Mal er hatte wirklich den Endboss in der letzten Phase und ist das Spiel abgestürzt, einfach war weg und da war ich so angefressen, dass ich das 2 Wochen lang nicht mehr angeguckt habe. Und dann habe ich es letztens angefangen, habe gesagt, okay, ich hatte irgendwie so eine Erinnerung, dass ich relativ lange versucht habe, den niederzumähen und dachte mir, boah, da brauche ich einen halben Tag, um das hinzukriegen. Dann habe ich mich irgendwann mal hingesetzt, habe mir die Zeit frei geräumt, am Wochenende morgens angefangen sozusagen. Dann war ich plötzlich nach 2 Stunden fertig, war ich so einigermaßen überrascht, um ehrlich zu sein. Genau, das habe ich gespielt. Dann habe ich das von dir beim letzten Podcast empfohlene Beat Cop gespielt. Ach ja, stimmt. Da bist du sogar schon weiter als ich. Da bin fertig sozusagen. Also ich spiele jetzt nicht noch, also ich habe es durchgespielt, habe sozusagen das beschissenste aller Enden erwischt. Aber ich spiele es jetzt, also ich meine, man könnte normal spielen. Ich habe so 5 Stunden dran gesessen. Das dauert jetzt nicht so wahnsinnig lange. Aber du hast auch das beschissenste Ende bekommen, weil du auch wieder ein richtiges Indie-Erlebnis hattest, ne? Ich hatte wieder so ein richtiges Indie-Erlebnis, genau, weil das Rätsel auf eine Art ins Deutsche übersetzt war, dass ich das nicht verstanden habe. Also mein Verständnis war, dass man halt an der Wohnungstüre klingeln muss, wo die Wohnung eine Primzahl ist. Und ich meine, man muss kein Mathematiker zu sein, um bei 10 Wohnungen rauszufinden, was eventuell Primzahlen sein könnten. Ja. Und das Rätsel war aber ein bisschen, das Rätsel ist aber so ein bisschen anders. Und daraufhin habe ich einen Protagonisten in dem Spiel nicht getroffen und habe dementsprechend das schlechteste aller Enden erwischt. Das ist so ein bisschen tragisch. Aber an dem Punkt muss ich sagen, gucke ich es mir irgendwann nochmal auf YouTube die anderen Enden an und dann ist gut, weil, also auf der einen Seite mag ich so eine kleinen Spiele, die auch so vergleichsweise, also auf den ersten Blick ödet Gameplay haben, weil hier ist es ja so, man läuft salopp gesagt die Straße hoch und runter, guckt, ob die Autos im Parkverbot stehen und ab und zu muss man mal gucken, ob das Licht heile ist oder die Reifen und dann wird irgendwo eingebrochen und dann muss man einen Dieb fangen und so. Das ist jetzt nicht sonderlich aufregend oder nicht sonderlich anspruchsvoll und das finde ich so eine Art von Spiel finde ich für ein paar Stunden noch okay, aber jetzt nochmal von vorne anfangen, um ein anderes Ende zu erleben, dafür ist es mir dann doch ein bisschen zu eintönig. Aber empfehlen kann ich das Spiel trotzdem, also das ist jetzt nicht die Frage, ich würde es jetzt bloß nicht 2-mal spielen, auch wenn der Entwickler meint, es hätte einen hohen Wiederspielwert durch die verschiedenen Enden. ist es denn doch ein bisschen zu stupide, um mit, ja, keine Ahnung, 20 Stunden lang da übertrieben gesagt, Parkuhren zu kontrollieren. Ja, ja, ich war auch schon über der Hälfte in dem Spiel, da bin ich gestorben, weil ich mich zu viel mit den Gangs angelegt habe. Und die also haben mich ja einfach erschossen, oder was? Ja, die haben mich erschossen, genau. Die italienische Mafia hat mich dann umgeballert. Dann hatte ich auch erstmal keine Motivation. Ich habe doch nochmal neu gestartet. Da habe ich mir gedacht, der Anfang ist auf jeden Fall ziemlich repetitiv, bis man in den Stellen kommt, wo man wirklich so eine Entscheidungsmacht hat, ne, dass die Story sich auch ändert. Das dauert erstmal ein bisschen. Und deswegen habe ich das so ein bisschen so reifen lassen, das Spiel. Dann mache ich das irgendwann mal nochmal an. Also Bock habe ich noch drauf, ist noch auf meiner Agenda, aber habe ich erstmal so nach hinten gerückt. Na klar. Das war's von dir. Hast du noch was gesagt? Jo. Ja, ich kann ja jetzt nicht über den ganzen Monat lang meine Spiele erzählen, da kommt ja keiner mehr ran. Alle Zeit der Welt. Dann kommen wir mal zum Locke. Was hast du denn so in letzter Zeit gezockt? Jo, ich habe hauptsächlich Wandersong gespielt. Ich habe nicht viel gezockt. In Wandersong spielt man einen kleinen Barde und ja, die Welt geht unter und dann kommt eine mysteriöse Gestalt von irgendwoher gesandt und die sagt mir, ich kann die Welt retten, indem ich singe. Ich muss nur einen bestimmten Song lernen und ja, dann geht man halt von Akt zu Akt und dann lernt man immer mehr von diesem Song. Und trifft auch irgendwann Piraten und man singt mit den Piraten zusammen. Also es ist sehr, sehr witzig, das Spiel. Ist jetzt nicht schwierig. Man kann eigentlich gar nicht sterben in dem Spiel. Aber die Story ist echt witzig. Ich glaube, das Spielprinzip ist auch ziemlich außergewöhnlich, ne? Ja, man spielt halt mit dem rechten Stick hauptsächlich, ja, ne? Ja. Mit dem Singen. Ja. Und je nachdem, was man gerade machen muss, man muss dann halt verschiedene Muster nachspielen. Und ja, quasi wie, ich sag mal, wie bei so einem Guitar Hero, dass man da so die Farben trifft. Auch nach einem Rhythmus? Nee, einfach vorgegeben. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach, das Spiel. Also perfekt für mich. Ja, also ich habe auch immer wieder nur Gutes davon gehört. Und du hast dich ja noch gefragt, was für ein Spiel könnte ich mir so holen, was könnte ich mir so anschauen. Da habe ich dir das immer wieder empfohlen und irgendwann hast du auch zugeschlagen. Und ich bin auch froh, dass es genau für dich passt, dass es so ein guter Match war. Ja, und ich glaube, ich nähere mich auch schon dem Ende. Also es ist nicht sehr langwierig, das Spiel. Ja, bei How Long to Beat steht auch 9 Stunden ungefähr, hat das Spiel. Ja, mal schauen. was ich noch zwischendurch spiele jetzt ist Wargroove. Aber mein Spielpartner, der braucht immer sehr lange, um seine Züge zu machen. Ja, das deswegen bin ich. Deswegen zieht sich die Partie schon seit 2 Wochen oder so. Ja, in Wirklichkeit habe ich schon vor einer Woche gemerkt, dass es mein Ende naht, dass mein Ende so langsam naht und dass ich mir, wie immer total abkacke in dem Spiel. Ich bin total talentfrei in dem Spiel, aber es macht riesigen Spaß und deswegen schiebe ich das vor mir her. Nein, mache ich nicht, aber ich werde heute auf jeden Fall den nächsten Zug machen, das ist schon mal fest versprochen. Wenigstens einen. Also ich brauche vielleicht noch 2 Züge, um dich zu besiegen. Hast du schon mal den Singleplayer angeworfen? Den gibt's ja auch. Ja, Story-Modus habe ich auch schon mal angetestet. Ja, ist halt Geschichte von dieser Titelfigur da. Und die muss dann da durch die verschiedenen Gebiete. Und man lernt quasi so die in den ersten Levels die ersten Schritte. Ne? Welche Einheiten sind stärker gegen diese Einheiten und wo schütze ich mich am besten und halt so ein paar grundlegende Taktiken lernt man da schon. Also ich habe den Singleplayer noch nie gespielt. Vielleicht ist das genau mein Problem. Ich habe schon auch noch. Also da, Also wegen Wargroove. Also ich finde, dass man im Singleplayer-Modus, ich denke, man sollte ihn schon spielen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Einheit was kann. Aber ich finde, man lernt, die KI ist so dämlich, dass man sich einigermaßen Sachen angewöhnen kann, die in einem Spiel gegen richtige Menschen nicht gut funktionieren. Also es war so mein Gefühl. Weil, also man kann beispielsweise die KI komplett aus dem Rennen dadurch nehmen, dass man versucht, so schnell wie möglich in deren Gebiet zu rennen und dort ein Haus denen abnimmt. Und dann reiben die sich ewig daran auf, dieses Haus wieder zurück zu gewinnen, während man selber seine eigenen Ressourcen aufbauen kann und sich eine Stellung aufbauen kann. Und das funktioniert ja beispielsweise in einem Spiel gegen richtige Menschen überhaupt nicht. Du kannst genau halt auch die Schwierigkeit einstellen noch, ne? Ja, das stimmt. Du kannst sie noch richtig auf richtig schwer stellen, dann haben die irgendwie 150% oder so. Ja, aber dann läuft das. Ja, aber ich weiß nicht, ob die cleverer werden oder ob die nicht einfach bloß schwieriger zu besiegen sind. Also ich empfand die als vergleichsweise leicht auszutricksen sozusagen, weißt du? Also einfach nicht hat jetzt nicht viel mit dem Strategie-Gamespiel Strategie-Gameplay zu tun, sondern man kann die halt einfach so ein bisschen austricksen. Und was man halt auch feststellt, ist, dass der beispielsweise der Fog of War, der Nebel, dass die KI offensichtlich durch den Nebel nicht beeinträchtigt ist. Das fand ich auch so ein bisschen schwach. Ja, das ist schlecht. Was ich aber noch sagen muss, also ich habe manche Level mehrmals spielen müssen. Ja, das ist da klar. Dann war ich zu weit vorne und dann zack, hatten sie mich. Ne? Da muss man schon aufpassen. Ja, das ist schon richtig, weil manchmal kommen sie dann plötzlich von der anderen Seite des Levels. Ne? Man kämpft sich nach vorne und plötzlich kommen die von der Rückseite. Und also ich sage jetzt nicht, dass es total einfach ist, aber ich empfand die KI als halt schon so ein bisschen eingeschränkt. Also andersrum. Ich würde sagen, die Singleplayer-Kampagne hilft einem nicht dabei, das Spiel gut zu werden im Spiel gegen Menschen. Nee, aber noch einen anderen Modus, diesen Puzzle-Modus. Den habe ich auch mal angetestet. Da hat man dann genau einen Zug, um den Gegner zu besiegen. Ach. Und das finde ich schon echt schwer teilweise. Also wie man es damals in diesen Magazinen kannte, wo immer so ein Schachfeld drauf war und wo man dann gesagt hat, welche Züge muss man machen, um zu gewinnen. Okay, interessant. Ja, so Schach in drei Zügen, so eine Sachen sind, das ist ja cool. Genau. Das stimmt. Ja, man muss aber auch sagen, Ballspeed, der findet sich ja auch hier in den ganzen 4D Labyrinthen bei The Longing zurecht. Und da hat natürlich eine KI keine Chance. Ne? Also das kann ja auch das sein, was dein Kopf so kann. So sieht's aus. Ja, aber als Multiplayer ist Wargroove schon richtig cool. Das ist der Hammer. Und Crossplay. Vor allem, weil man das halt, genau, Crossplay. Und dass man das halt asynchron halt spielen kann. Ne? Mhm. Das ist halt auch super. Ich habe ja hier auf dem Indies Nonstop-Server versucht, ein Turnier aufzuziehen, aber diese Asynchronität hat da den Dolch ins Herz gestoßen. Also die ist auf jeden Fall gestorben, das Turnier. Das kann sein. Vielleicht sollte man an der Stelle noch asynchron erklären, weil ich glaube, viele hatten da Fragezeichen über Köpfen. Ja, aber es dauert auch einfach zu lange. Also ich wollte es erstmal auf eine Woche pro Match beschränken und dann hat das irgendwie nicht geklappt. Dann zwei Wochen und das tröpfelt vor sich hin. Die ganz viele sind schon ausgestiegen. Dann kam noch zusätzlich dazu, dass dann echt gute Spieler noch mit dazu kamen, die über die Wargroove-Entwickler informiert wurden, dass ich da ein Turnier mache auf meinem Client-Server. Und die haben natürlich alle weggefegt. Ne? Und das hat dann auch einige Spieler demotiviert. Da habe ich schon Beschwerdenachrichten erhalten, dass das so keinen Spaß macht. Aber kann ich auch verstehen. Ich meine, wir sind alle totale Casuals. Ich habe sowieso nie eine Chance. Und dann so also weggefegt zu werden, dann ist ja im Grunde klar, dass dann die zwei, drei, die halt sehr oft spielen, dass die dann auf jeden Fall das Feld anführen werden. Ja, und was halt auch, also man muss halt schon Leute kennen, die das Spiel haben, auch wenn es Crossplay ist. Ich habe mal versucht, irgendwie ein Random-Spiel da mit irgendwelchen Menschen, die ich nicht kenne, aufzumachen, aber man sieht echt in diesen öffentlichen Räumen, sieht man meistens ein, zwei Personen und es sind auch meistens dieselben. Also das scheinen halt, wenn es Leute spielen, halt wirklich in ihren festen Kreisen zu spielen. Ja, vielleicht sollte ich das Turnier irgendwie mal einreißen und das dann einfach so aufziehen, dass man da Leute einfach anquatschen kann, wer gerade Bock auf Wargroove hat, wenn das online so schlecht läuft. Wäre vielleicht auch eine Idee. Wäre vielleicht eine bessere Idee. Muss ich mal gucken. Jo. Gibt's sonst noch was, was du so spielst? Ja, zwischendurch halt immer noch ein bisschen Hyperjam. Dann habe ich mir jetzt ein neues Spiel geholt. Runbow. Das ist das wurde mir auch von einer gewissen Person empfohlen. Das ist ein Jump'n'Run ist das. Und das kannst du mit bis zu 9 Leuten online zocken. Ich bin gespannt. Ja, da ist die Frage halt, wie ruckelig das wird, ne? Ja. Das wird man dann sehen. Alles klar. Bevor wir zu Mo übergehen, würde ich vorher noch sagen, dass der Mo selbst ein Gamertreff hat in Mönchengladbach, das aktuell wegen der Corona-Lage ja nicht besuchbar ist, aber wenn es wieder öffnet, kann ich das jedem am Herzen legen. Da sind immer ganz viele Switch-Spieler am Start, ganz viele Monitore kann man sich hinsetzen und ganz viele Leute, die auch Bock haben, mit einem einige Indies zu spielen. Und durch den Core-Gamer-Treff habe ich auch viele Multiplayer kennenlernen dürfen, die ich vielleicht so zu Hause alleine gar nicht hätte spielen können, da einige Indies ja auch gar keinen Online-Mode anbieten oder es gar nicht so einfach möglich ist, das online spielen zu können, hatte ich da immer die Möglichkeit, was ich auch bis heute selbst geschätzt weiß. So, das war mein Vorwort. Mo, erzähl mal, was zockst du so? Ja, vielen Dank für die Werbung an der Stelle. Ja, ich liste einfach mal auf, was ich so in letzter Zeit gespielt habe. Ich wusste jetzt gar nicht, in welchem Rahmen wir uns hier bewegen, also in welchem Zeitrahmen. Das ist wahrscheinlich vom letzten Podcast an, wo ich nicht dabei war, oder? Also der Podcast soll ungefähr so eine Stunde laufen. Aber nee, ich meinte jetzt... Es geht um einen Monat. Was hat genau, gespielt im letzten Monat quasi? Ja, so über den Monat, genau. Okay, ja, dann habe ich das, glaube ich, ganz richtig verstanden. Aber ich wollte jetzt nicht zu jedem Spiel was zu weit ausholen. Aber grundsätzlich habe ich gespielt, ich fange erstmal an, habe ich gespielt viel Rival Megagun. Oh, mega cool, ja. Das hat mir richtig gut gefallen. Das ist so ein Shoot-'em-up-Spiel. Ich habe ja seit einiger Zeit ein großes Herz für diese Shoot-'em-up-Spiele. Das sind diese, wer sie nicht kennt, diese Weltraum-Side-Scrolling-Spiele oder auch nicht Weltraum. Auf jeden Fall Shoot-'em-up. Das heißt, man fliegt mit einem Raumschiff oder mit irgendeiner Kreatur durch die Gegend und schießt halt auf irgendwelche anderen und die anderen schießen halt auf einen und man muss die Kugeln von denen möglichst ausweichen und versuchen, die anderen halt abzuschießen. Und das Interessante an Rival Megagun ist, dass das ein Versus-Shoot'em-up ist. Das ist was relativ Einzigartiges. Das gibt es nur sehr, sehr selten. Das heißt, man spielt quasi gegen jemanden auf zwei Bildschirmhälften. Um die Wette schießt man quasi andere Gegner ab und macht dadurch so Kombos. Und durch diese Kombos kann man wiederum Raketen oder irgendwelche anderen Extrafähigkeiten einsetzen, um dem Gegner was rüberzuschicken, was ihn dann halt nervt, wo er dann auch in Probleme geraten kann, dem auszuweichen. So ein bisschen so, wie man das sich ganz einfach bei Tetris vorstellen kann, wo man halt auch so ein paar Blöcke rüberschieben kann, so einfach mal gedacht jetzt, nur dass es halt etwas ist, dem der Gegner dann besser ausweichen muss. Und wenn man die Combo-Leiste komplett voll hat, dann kann man auch in den Rival Megagun gehen, das ist dann so ein riesiger Mech, und fliegt dann rüber zum Gegner auf das Feld und kann den dann mit allen möglichen Bullet-Patterns zuscheißen. Da hat man dann quasi 6 Tasten und kann extrem vielfältig sich selbst überlegen, wie man den Gegner versucht, in eine Falle zu locken, irgendwo hinzudrängen, wo der nicht mehr ausweichen kann und dann eben den Garaus zu machen. Das Ganze ist halt sozusagen der geistige Nachfolger von einem Spiel, das es auf dem Neo Geo damals gab, das hieß Twinkle Star Sprites. Das ist sozusagen das erste und einzige Versus Shoot'em-up, was es je gab, meiner Meinung nach oder meiner Recherche nach. Und Rival Megagun, wie es halt so oft ist, ist quasi der Indie-Nachfolger davon. Es wird ja häufig so gemacht bei Indie-Spielen, dass die Entwickler sich ein Spiel nehmen, was es irgendwie früher gab oder was sehr eine große Fanbase hatte und manchmal auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, wie es bei Twinkle Star Sprites zum Beispiel so ist, und dann lassen die diese Idee halt neu aufleben. Und so hat der Entwickler das gemacht. Das gibt es für Switch und für PC. Und das Interessante ist, dass der Online-Modus sehr, sehr gut läuft auf der Switch. Also das hätte ich nicht erwartet. Das haben die sehr gut umgesetzt. Macht auf jeden Fall tierisch Spaß. Und das habe ich, glaube ich, gegen Chris habe ich es am Anfang gespielt. Haben wir das eine Runde gespielt, Hans? Stopp, mal kurz. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben es auch schon gespielt. Wir haben es mal ausprobiert, es lief auch gut. Und genau, gegen Mulva habe ich es auch gespielt, ja. Jo. Sehr cool. Ja, dann habe ich noch, was habe ich noch gespielt? Mit dem Chris hatte ich mal ein paar Tage was durchgezockt. Das war einmal Max Termination Force, das hatte der sich geholt. Das haben wir im Koop durchgespielt. Das ist ein Spiel, auch ein kleines Indie-Spiel, wo man so eine Art Boss-Rush zu zweit, wie kann man sich das vorstellen, wie Contra vielleicht, allerdings nur die Boss-Fights von Contra, wo man eben zu zweit gegen einen riesigen Mech überkämpfen muss. Und an diesem Mech muss man dann an den Gliedmaßen hochklettern und alle möglichen Trefferzonen von denen bearbeiten, bis der halt völlig in sich zusammenkracht, und da passieren die witzigsten Sachen bei. Es ist total abgedreht, in wie viele Phasen und wie viel Liebe zum Detail an den Trefferzonen und so weiter da reingesteckt wurden. Das ist echt richtig cool, hat mich überrascht, wie gut das Spiel ist. Und Mech Termination Force ist auch immer wieder so ein Steal-Deal, ne? Das kriegst du ja teilweise für 3 Euro manchmal. Genau, deshalb habe ich auch immer gedacht, dass das ziemlicher Trash ist. Aber der Chris hatte sich das dann einfach irgendwann geholt und dann haben wir es mal ausprobiert und ich war sowas von überrascht. Und dann haben wir es direkt durchgespielt, irgendwie in 2,5 Stunden sind wir da gut durchgeflogen. Und dann habe ich gesagt, das ist so ein Steal, ich kaufe mir das jetzt einfach auch, weil das Spiel ist so cool. Der Entwickler hat da 3 Euro dran verdient, wahrscheinlich in Wirklichkeit nur 1 Euro oder so. Ja, dann kaufe ich es jetzt einfach auch nochmal, weil es einfach fair ist, dachte ich mir. Ne? Und ja, ich würde es auch nochmal durchspielen, wenn da einer mal Lust drauf hat. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man auch zu zweit, glaube ich, sehr, sehr cool mit jemandem spielen kann. Von der Schwierigkeit her auch ja, so mittelmäßig. Ne? Also es ist jetzt schon an manche von den Mechs, da braucht man schon mehrere Versuche. Vor allen Dingen der letzte. Aber es ist jetzt nichts, wo man sich irgendwie, ne, wenn man an Boss Rush denkt, denkt man ja immer oft an Cuphead oder solche Spiele. So schwer ist das bei weitem nicht. Ne? Kann man gut schaffen, denke ich, ja. Tolles Spiel, und der Entwickler hat vorher übrigens diese Gunman Clive Collection gemacht. Ich weiß nicht, die habe ich mir auch gekauft. Vielleicht hat das jemand von euch schon mal gesehen. Der hat so einen ganz eigenen Artstil. Der hat noch so ein anderes Spiel, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber das Super ist ein Punch Control. Ja, genau. Das ist ein Schwede und man merkt bei ihm, der hat so eine gewisse Handschrift. Der versucht immer so relativ eigene Artstyles in seine Spiele reinzukriegen, dass das so ein bisschen was hermacht. Das ist echt cool. Dann habe ich gespielt Mother Russia Bleeds, haben wir dann am selben Tag auch noch durchgespielt. Sehr gut. Das war ja auch im Sale. Und da war es dann auch so, als ich das durch hatte, dass ich auch gedacht habe, komm, das kaufst du dir jetzt auch, es geht nicht anders. Obwohl ich es gerade durchgespielt hatte, habe ich mir gedacht, nee, wenn du irgendwann nochmal mit jemandem spielen willst und der Chris ist gerade nicht da oder so, dann das ist auch einfach, ich glaube, da habe ich auch 4 oder 5 Euro für bezahlt. Wieder, das ist unfassbar, wie kleines Geld man tolle Spiele kriegt, wenn die im All-Time-Low sind. Ne? Macht keinen Sinn. Dann habe ich ein bisschen, wie immer, ja klar, Mario Odyssey habe ich ein paar Monde mal wieder gesammelt. Das ist immer so mein Spiel, wenn ich irgendwie keine Motivation habe, ein bisschen deprimiert bin oder so, dann sammle ich einfach hier und da ein paar Runde und bin wieder glücklich. Das ist so mein Low-Effort-Spiel, was ich immer weiter ein bisschen spiele, schon seit 2 Jahren. Ich bin jetzt irgendwie bei knapp 800 Monden bald endlich. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 760 oder so. Der Wahnsinn. Ja, das ich habe da über 100 Stunden habe ich da reingesteckt in das Spiel. Aber es macht immer noch Spaß. Dann habe ich ein bisschen Doom 64 weitergespielt. ist auch überraschend gut. Wer die alten Dooms mag, wird vor allen Dingen Doom 64 auch mögen. Ich hätte nicht gedacht, dass das 64er Doom so gut ist. Aber war auch eine Empfehlung von Chris, kann ich auch nur weiterempfehlen. Door Kickers habe ich zu Ende gespielt, da fehlten noch 2-3 Missionen, die habe ich dann noch mal zu Ende gemacht. Genau. Und ja, dann noch 2 Sachen. Einmal There's No Game, das ist dieses Point-and-Click-Adventure mit diesem tollen Videogame, Anti-Videogame-Humor, was auf PC auch schon relativ beliebt war. Das Spiel hat eine unfassbar gute Metakritik, das muss man sich echt mal geben, das ist der Wahnsinn. Sowas habe ich noch nie gesehen, was da für Leute für Kritiken geschrieben haben. Es ist auch tatsächlich ein sehr gutes Spiel, weil ich selber bin ja bei so storybasierten Spielen immer ein bisschen in Gefahr, dass ich durch einschlafe oder müde werde, weil ich brauche irgendwie immer ich brauche immer die Action und das Gefühl, dass ich halt einen Charakter voll steuere mit meinem Controller und so. Und das ist halt beim Point-and-Click-Adventure eher nicht so gegeben. Und trotzdem war das Spiel so witzig und hat so viel coolen Humor gehabt, dass ich da richtig Spaß dran hatte bis jetzt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann als letztes habe ich noch, genau, Battle Axe. Das war so ein Impulsivkauf für mich. Das kam ja letzte Woche. Und genau, als Chris und ich die 2 Spiele durch hatten, wollten wir noch ein drittes spielen. Und dann habe ich gedacht, Battle Axe musst du dir eigentlich kaufen, weil das sah interessant aus. Das ist ja ein Side-Scrolling. Artstyle ist einfach nur cool, ja. Ja. Pixel Art, Artstyle in einem Setting von, ja, wie nennt man, Dungeons and Dragons oder vielleicht Golden Axe, so in dem Style vielleicht. Mm-hmm. Und das Ganze ist vor allen Dingen von Bitmap Büro, von denen halte ich da auch sehr viel, weil von denen haben wir ja einmal Xenocrisis mega oft durchgespielt. Das ist ein Spiel, wo ich ein riesen Fan von bin. Und das andere von denen heißt Ninja Showdown und das ist auch super, das Spiel. Und das Spiel musste ich dementsprechend einfach kaufen, weil ich habe gesehen, das ist wieder die Handschrift von Bitmap Büro, das sieht halt genau nach denen aus und das ist bestimmt cool. Und dann habe ich es einfach gekauft und naja, es war dann nicht so gut, wie ich erwartet hatte, weil es leider noch hier und da ein paar Balancing-Schwächen hatte. Das haben so ein paar Gegnertypen, das war sehr frustrierend, die quasi aus dem Nichts plötzlich kommen und man kein Pattern hat oder irgendwas, wo man drauf reagieren könnte. Und dann gab es Stellen, wo irgendwelche Türme zum Beispiel auftauchten, die dann plötzlich Feuer in alle Richtungen speien und dann miteinander verschachtelt sind, sodass man quasi ohne auch nur die geringste Ankündigung plötzlich in einem Puzzle von Feuertürmen ist und es gibt einen Pixel, wo man stehen darf oder so gefühlt. Das war hatte direkt einen schlechten Beigeschmack, als man dann da sinnlos irgendwie ein Leben verloren hat oder so. Und der dritte Boss war dann komplett kaputt, leider. Da war so ein Pattern, dass der irgendwie so seitlich geschossen hat, so Feuer gespeit hat und man konnte quasi, wir haben es beide 3 oder 4 Mal probiert, nicht verstanden und konnte quasi nicht schaffen, in der Zeit rechtzeitig immer wieder auszuweichen, weil diese Dash-Mechanik, mit der man ausweichen soll, so eine Recovery-Phase hat und dann hat er schon wieder den nächsten Feuerball gespeit. Also irgendwas stimmt da vorne und hinten mit der Balance noch nicht von dem Spiel. Das hat so gewisse Stellen, die sind unnormal schwer for no reason, also unbeabsichtigt viel zu schwer an bestimmten Stellen und andere Stellen sind halt viel zu einfach. Aber ich glaube, dass der Entwickler da noch, oder ich hoffe, dass der Entwickler da noch das hinbekommen wird, dass diese Stellen entschärft werden, dann ist es nämlich ein super Spiel, weil das Prinzip funktioniert, der Sound ist geil, ist mir immer wichtig, Musik ist geil, die Steuerung ist geil, eigentlich alles da, es hat nur so Balancing-Schwächen an so drei kleinen Stellen gehabt, die halt dann nervig werden. Ne? Mhm. Ja. Alles klar, danke Demo. Bitte? Möwe, was hast du so gespielt über den Monat? Ja, also zwischendurch immer wieder auch verschiedene Multiplayer. Wie gesagt, Rival Megalan mit Mo auf jeden Fall. Waren immer wieder ein paar nette Runden, wurde gerade auch schon nett beschrieben. mein Highlight diesen letzten Monat war quasi Valfaris. Das hat irre Bock gemacht. Also es ist ein Action-Plattformer / Shooter in 2D. Eine wunderschöne Pixel-Art hat das. Und also von der Story her, man spielt den Sohn eines Herrschers von einem fiktiven Planeten, Valfaris genannt, und kehrt quasi zur Heimat zurück und findet dort eine Seuche vor, die den ganzen Planeten erfasst hat. Und ja, man hat ein Schwert als Waffe, man hat eine Plasmakanone am Anfang und später kriegt man halt noch noch eine Spezialwaffe, sag ich mal, ein bisschen schwereres Geschütz. Damit kann man dann auch mal Raketen oder so ein Gatling-mäßig auf die Gegner einballern. Das Ganze ist ziemlich brutal gemacht. Also es fließt ziemlich viel Blut. Und vom Schwierigkeitsgrad her ist es nicht ganz ohne, aber es ist sehr gut ausgeglichen, würde ich sagen. Und was mir persönlich halt ziemlich gut gefällt, ist auch der Soundtrack zum Spiel. Das ist halt sehr metallastig und geht gut zur Sache, sag ich mal. Die Bosskämpfe waren alle nicht ohne. Also da waren höchstens ein, zwei Bosse, wo ich sagen würde, die waren jetzt, wenn man die richtige Stelle hatte, relativ einfach. Aber sonst hatte ich schon sehr viel zu kämpfen dort. Und der letzte Boss war natürlich nochmal richtig hart. Da habe ich auch noch mal einiges an Leben gelassen. Ja, und insgesamt ist das Spiel super gemacht. Also wer auf solche Sachen steht, also Action-Plattformer, ne, mit Shooter-Einlage, sag ich mal, dem kann ich das nur wärmstens empfehlen. Und ja, das war so mein Highlight letzten Monat. Was habe ich dann? Ich finde das Pixel Art von Valfaris auch richtig gut. Das ist richtig schön gemacht. Ja, richtig schön. Also es gefällt mir total. Ist auch wie so Marvel-Comics, alles knallbunt und du hast aber trotzdem halt mit viel Spaß auch dabei, Arm richtig rauskommen. Bloß das Coole noch, dass halt mit diesem RGB viel gespielt wird, dass du richtig krasse leuchtende Farben drin hast und alles so richtig klar gepixelt, ohne irgendwelche Effekte dazwischen. Das ist einfach, sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Also das ist schon ein Grund für mich, das auch mal anzuwerfen. Schon allein, wie es aussieht. Ja, also die Steuerung ist halt auch super gemacht. Also es ist halt so ein bisschen Retro-like, dass man halt in die Diagonale schießen kann, nach oben und nach vorne. Mhm. Und man hat halt auch so eine Art Dodge-Roll, die kann man auch nutzen. Und man klettert, hangelt sich da durch die Levels. Also es gibt auch ziemlich harte Jump-and-Run-Phasen, sag ich mal, die man da durchleben muss. Und ja, insgesamt ist das eine ganz runde Nummer. Also ich hatte da echt kaum was zu meckern. Und ja, am Ende sag ich mal, am Ende war es halt nochmal wichtig, diese Blockphasen, genau, es ging nicht um die Dodge-Roll, genau, Dodge-Roll, habe ich mich jetzt vertan, das ist aber nur ein Spiel, da gibt es keine Dodge-Roll, da hat man, man kann blocken. Und wenn man einen richtigen Moment blockt, dann schießt man die Geschosse des Gegners auch wieder zurück. Okay. Und das kommt halt gegen Ende nochmal richtig zum Tragen. Also sonst habe ich das kaum gebraucht, aber hinterher ist das halt eminent wichtig. Und ja, sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Also das war einfach nur gut. Das Interessante ist auch, das Spiel hat, glaube ich, einen Digital Input. Also das kannst du mit dem D-Pad spielen, aber auch mit dem Stick. Und wenn du mit dem Stick spielst, ist das dann auch so, dass du trotzdem nur eine Diagonale schießen kannst oder kannst du da schon eine Range raussuchen? Nee, man hat immer nur die Diagonale, genau. Okay. Dann wäre es dann ja nicht nötig gewesen, aber haben die trotzdem gemacht, okay. Ja, das ist ja oft so, dass die Analogsteuerung quasi dann einfach nur die Digitalsteuerung emuliert in acht Wegen quasi, ne? In acht Richtungen. Ja, sonst habe ich halt auch ein paar Shoot'em-ups für mich entdecken können, auch dank Mo, der hat mir da auch ein paar Sachen empfohlen. Ich hatte mir Starship Project X runtergeladen. Hm. Ist ein total abgedrehter Shoot'em-up irgendwie, also auch nicht ganz einfach. Von der Steuerung ist es halt ein bisschen ungewöhnlich, sag ich mal. Also das Raumschiff, das wird langsamer, wenn es schießt in der Bewegung. Und wenn man halt nicht schießt, kann man sich schneller bewegen. Man hat so kleine Dash-Attacken als Raumschiff, wodurch man sich von Power-Ups oder von Gegner zu Gegner dashen kann. Es passieren plötzliche Mini-Ereignisse mitten im Spiel, wo man dann irgendwelchen Sachen ausweichen muss, die auf einmal von links und rechts kommen. im zweiten Level, also die Levelabfolge, man hat 5 Welten, aber es ist immer unterschiedlich, welche Welt dann kommt. Und ich hatte in der zweiten hatte ich ein Level, da fliege ich halt direkt links neben so einer Sonne her. Und mein Raumschiff wurde von der Anziehungskraft der Sonne die ganze Zeit angezogen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, mein Control-Stick spinnt rum oder so. Dabei war es dann letzten Endes das Level. Das war ganz witzig. Also da sind viele lustige Momente, wo man erstmal denkt, was passiert jetzt? Und nach und nach steigt man halt durch. Man fliegt auch nicht die ganze Zeit. Man hat auch zwischendurch so kleine Passagen. Da hat man so eine Art Crawler, mit dem man dann auch so Landgänge macht, sag ich mal. Und man kann über Hindernisse springen. Ach, cool. Die haben etliche kleine Gimmicks eingebaut, die an andere Videospiele erinnern, unter anderem auch Mario. Man hat da zum Beispiel, wenn man diese Landgänge macht, stehen da hier und da so Schildkrötenpanzer rum, die man auch mal kicken kann. Oder man hat so eine Bowser-ähnliche Schildkröte auch als Endgegner, aber ich will auch nicht zu viel spoilern. Auf jeden Fall sehr geil gemacht, macht auch Spaß. Ich habe es noch nicht so viel gespielt, weil es kam immer wieder was Neues und zwischendurch halt die Multiplayer-Actions, da bin ich dann auch mal sofort dabei und lasse alles andere liegen. Ne? Und was ich halt auch schon irgendwie länger auf der Liste hatte, war Freedom Finger. Das habe ich dann auch nochmal entdeckt für mich. Da wurde mir erst von, oder was heißt abgeraten, aber viele haben erst gesagt, ja, man weiß nicht so genau, weil Euro-Shoot'em-Ups, die sind irgendwie so ein bisschen in Verruf geraten. Jedenfalls, ich habe es mir einfach runtergeladen und ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Ich war ziemlich geflasht. Ich habe es auf Kopfhörer das erste Mal gespielt. Das Ganze hat einen ziemlich abgedrehten Humor. Man fliegt quasi als Raumschiff einen fliegenden Mittelfinger. Und man ist für die amerikanische Regierung unterwegs und muss auf dem Mond eine chinesische Station infiltrieren, die dort angeblich Geiseln haben. Und wird zwischendurch auch von den Russen angegriffen. Und das hat alles ziemlich politisch abgedrehten Hintergrund, sag ich mal. Was allerdings sehr positiv aufgefallen ist, ist auch der Soundtrack zum Spiel. Also die haben, wie ich schon jetzt aus dem Shop entnommen hatte, der Dr. Wolfsbeat hatte sich da auch mal informiert drüber und hatte auch ein paar Infos rausgesucht. Die Entwickler haben anscheinend 36 verschiedene Songs von verschiedenen Bands aufgenommen. Und also die Lizenzen bezahlt zu jeweils 1.000 Euro, was ich schon beeindruckend fand für so ein Indie-Game. Mhm. Und gleichzeitig sind die, oder ist das Level-Design rhythmisch den Songs angepasst. Und das ist ziemlich abgedreht. Also die Gegner bewegen sich im Takt, die Umgebung bewegt sich im Takt. Man kann die Gegner greifen, also man kriegt keine Power-Ups, man kann gegnerische Schiffe aufgreifen und die Schüsse der Gegner nutzen. Man hat ja eine fliegende Hand im Prinzip, die kann man auch zu einer Faust ballen und auf Gegner einschlagen oder auf verschiedene Schalter, um verschiedene Wege auch freizuschalten. Also ich war sehr positiv überrascht von diesem Spiel und hätte nicht gedacht, dass das so gut ankommt. Ja. Und sonst hatte ich zwischenzeitlich mit dem Mo auch mal 20XX noch mal angetestet, weil mich da auch mal der Online-Mo interessiert hatte. Das ist halt so ein Mega Man-like, wo halt auch immer wieder neu generierte Level entstehen. Nach jeder Stage kommt halt auch ein Endboss und man kann es im Koop online spielen, was halt sehr cool ist. Wobei der Online-Mode auch noch ziemlich gut läuft. Also wir haben es das erste Mal ausprobiert und es war wirklich cool. Ich hatte Riesenspaß. Von den Power-Ups kriegt man auch ziemlich schräge Sachen mit. Also man kriegt klassisch, wie bei Mega Man auch, die Schüsse der Endgegner, wenn man möchte. Aber man kann auch zwischendurch, also wir hatten bei einer Runde hatten wir so ein Power-Up eingesammelt, das so einen automatischen Schuss von sich gab, sodass man selbst gar nicht mehr schießen musste. Man musste letzten Endes nur noch den Gegnern ausweichen und über Hindernisse springen und durch das Level kommen. An den Gegnern musste man sich jetzt selber nicht mehr auslassen, weil dieses Power-Up automatisch geschossen hat. Und das war schon schräg. Man ist es auch nicht mehr losgeworden, wo wir dann auch gesagt haben, dass wir das nächste Mal irgendwie sehen, dass wir das nicht mehr einsammeln. Aber insgesamt ist es ziemlich cool gemacht. Also von der Optik auch sehr schön. Das ist ja schon fast wie so ein Comic-Stil, sag ich mal, so Anime-mäßig. Oder man könnte auch sagen, das ist so ein bisschen an die X-Serie von Mega Man angelehnt, schon eher. Man hat halt noch einen zweiten Charakter, der halt so ein Cyberschwert hat oder so eine Art Laserschwert, und halt klassisch Mega Man, diese Blaster, aber ist in dem Fall auch ein weiblicher Charakter, was auch nicht schlecht ist. Ja, das hat auf jeden Fall auch tierisch Spaß gemacht und wird demnächst auch noch wieder öfter laufen. Ansonsten habe ich jetzt kürzlich... Ich noch mal kurz eine Frage zu 20XX mit dem mit der Waffe, die automatisch geschossen hat. Hat die nur automatisch geschossen oder auch so ein Auto-Aiming gehabt? Die hat auch ein Auto-Aiming gehabt. Also, ne, sobald Gegner in der Nähe waren, wurden die Gegner quasi ins Visier genommen. Also es war ziemlich schräg. Ganz viele Gegner waren? Ja, also die Waffe hat sich darum gekümmert. Man musste halt manchmal musste man einfach stehen bleiben und ein bisschen warten, weil die Schüsse der Waffe waren jetzt nicht besonders schnell. Und ja, das war halt manchmal ein bisschen störend, weil wenn man jetzt selbst noch Kontrolle über eine Waffe gehabt hätte, wäre man hier und da wahrscheinlich auch schneller vorangekommen und wäre auch hier und da ein bisschen effektiver gewesen. Weil man rennt dann oft in die Gegner rein, wo man sie selbst sonst abgeschlossen hätte, wo diese automatische Waffe da nicht schnell genug war oder so, ne? Ja, denke ich mir. Ja, ich glaube, wir hatten ein bisschen Pech, dass das quasi sofort das absolute super crazy Item war, was wir beim zweiten Run sofort erwischt hatten. Das ist eher so ein Gag, glaube ich, so ein Item. Also wenn man das einen ganzen Run über hat, ist das echt eher störend. Ich habe ja gehofft, dass es jetzt so wie bei Cuphead, da gibt es ja auch eine Waffe, die so einfach nur ein Auto-Aiming hat und dass man selbst aber schießen kann oder auch nicht. Aber ja, also bei der musst du gar nichts mehr machen, das geht ja alles automatisch. Ja, dann habe ich jetzt vor kurzem noch zum 1. Mai quasi Tonight We Riot angespielt. Ah, cool. Auch eine ganz witzige Nummer. Also das war auch nur an diesem einen Tag für 1 Euro im Angebot. Das hat auch Dr. Ballspeed sogar vorhergesagt. Das war auch ziemlich verrückt. Und ja, das ist auch nicht schlecht gemacht. Also ist ganz witzig. Ich habe, wie gesagt, erstmal jetzt ich bin jetzt in der 4. Welt. Und man spielt halt erstmal eine Figur, die rennt da rum, die kann schlagen. Und man sammelt nach und nach Backsteine, Molotow-Cocktails. Ich habe eine Rohrzange, Baseballschläger, Äxte zum Werfen. Man rennt dort rum, kommt an Gebäuden vorbei, drückt den B-Knopf und dann kommen halt Mitstreiter aus den Gebäuden, die keinen Bock mehr haben zu arbeiten und sich mit auflehnen, sag ich mal. Also man kämpft dagegen das System, wo der Kapitalismus herrscht, sag ich mal, und die Arbeiter unterdrückt und es gibt nur eine kleine Elite, die halt die ganze Kohle bunkert. Also quasi schon, hier und da auch könnte man das auch auf die Realität beziehen, sag ich mal. Ne? Aber es ist ganz witzig, dass man sich da einfach die Leute zusammentrommeln kann und die kann man auch befehligen. Und wenn da jetzt, mal solche Sicherheitskräfte in Reihe und Glied stehen, dann kann man seine Leute da drauf schicken, die kloppen alles kaputt. Man kann mit Steinen auf die werfen, dann werfen alle mit, genauso Molotow-Cocktails, es gibt Wasserwerfer, es gibt verschiedene, hinterher war ich in so einem Waldabbaugebiet, also da wurden halt Bäume gefällt, da waren Leute mit Kettensägen unterwegs und die hatten halt oft so einen Vorarbeiter, der hatte dann so ein Dollarzeichen über dem Kopf. Und man wurde so lange von den Leuten mit den Kettensägen angegriffen, bis man halt diesen Vorarbeiter platt gemacht hat oder diesen Geldgeber. Und ne, dann waren sie auch auf deiner Seite und haben für dich gekämpft, was auch ziemlich cool ist. Ist eine ganz witzige Nummer. Also so für zwischendurch fand ich das gar nicht schlecht. Bin halt noch nicht durch, das wird jetzt auch noch weiter gezockt. Ja, sonst habe ich halt Völker jetzt kürzlich angefangen, heute erst mal angespielt. Ist auch ein sehr geiles Spiel. Wurde öfters auch hier im Chat gehypt und heute habe ich mich mal zu hinreißen lassen. Oh ja. Ne, und ich bin jetzt gerade den ersten Endboss, den habe ich jetzt gerade platt gemacht. Es ist nicht ohne das Spiel. Das ist nicht einfach, aber von der Steuerung und von der Optik, das ist auch eine runde Sache, würde ich sagen. Also wer schwere Action-Plattformer mag, der sollte mal Völker the Viking spielen. Das ist echt nicht ohne. Ja, da hatte ich auch viel Spaß mit. Also bei Völker the Viking, ich habe es einmal durchgespielt, der Chris, der jetzt komplett durchgespielt, also das hat so ein Wiederspielwert, weil man dann noch mehr Sachen freischalten kann, aber da musst du wirklich Durchhaltevermögen haben. Also ich habe jetzt nicht die Skills gehabt, dass ich sofort den so schnellen Bossfight fertig gekriegt habe, und man muss echt den Willen haben, schon ein paar hundert Mal zu sterben, um richtig voranzukommen. Aber es macht echt Bock. Also mir ist auch aufgefallen, dass das Spiel die Leute auch unterschiedlich spielen. Also das ist auch ein Spiel gewesen, wo ich das halt durchgegrindet habe, was ich auch immer gerne im Core-Gamer-Treff angeworfen habe, mal andere spielen lassen habe, um zu schauen, wie die spielen. Und da gibt es welche, die benutzen die Speere auf Distanz, da gibt es welche, die kämpfen nur mit dem Schwert, welche, die gehen oben rum, welche, die gehen unten rum. Wenn man es selbst spielt, das hattest du auch geschrieben, Möwe, dann hat man das Gefühl, es gibt da einen Idealweg, den man gehen kann, und dann hat man das Spiel geschafft. Aber wenn man andere zusieht, wie die spielen, dann sieht man, hey, der hat eine ganz andere Systematik da drin. Der hat einen ganz anderen Mindset für das Spiel und wie er das besiegen möchte. Und da hatte ich immer das Gefühl, dass da ein bisschen auch so die eigene Kreativität in Kraft tritt, wie man das Spiel jetzt besiegt. Und es gibt tatsächlich unterschiedliche Möglichkeiten, Methoden, halt durch die einzelnen Level sich zu kämpfen. Und das war immer cool. Und das habe ich immer gerne auch die anderen Leute zugesehen, wie die sich daran. Ja, also was mir besonders gut daran gefällt, ist halt auch, dass das gutes Gameplay auch belohnt wird irgendwo. Also man kriegt ja nach jeder Kiste, die man einsammelt, kriegt man ein Upgrade, wenn man so möchte. Oh ja. Also, ne, man sammelt erst ein Schild ein, dann kann man seinen Speer krasser werfen, dann kriegt man ein Schwert irgendwann. Und das macht das Spiel natürlich auch leichter. Also je weniger man getroffen wird, also jedes Mal, wenn man getroffen wird, verliert man sein Upgrade auch. Also mit jedem Treffer geht es ein Upgrade runter, sag ich mal, oder man wird gedowngradet, wenn man so möchte. Und wenn man seine Upgrades alle voll hat, dann wird das Spiel insgesamt auch leichter. Also das sehe ich dann irgendwo als Belohnung für ein gutes Gameplay, wo man halt wenig getroffen wird, sag ich mal. Ne? Und das finde ich halt schön gemacht. Na, auf jeden Fall. Also ich habe da auch mal riesigen Spaß dran gehabt. Also ist es zum Beispiel auch so ein Spiel, ich habe mir jetzt mal so ein Fighting Stick bestellt, und das ist so ein Spiel, was ich gerne damit nochmal durchspielen würde. Okay. Um zu schauen, ob man da ein besseres Gefühl für bekommt, denn ich habe den Aberglauben, dass man mit so einem Fighting Stick solche Action-Plattformer, die so einen digitalen Input haben, dass man das ein bisschen mehr im Griff hat. Mir ist das halt aufgefallen bei Cyber Shadow. Da gab es manche Stationen, da hatte ich hatte mit dem D-Pad irgendwie Eingabeprobleme, wo ich mir gedacht habe, wenn ich einfach ordentlich nach rechts und runter drücken kann, anstatt immer aus Versehen nach unten rechts zu drücken, dass ich das dann schneller und besser schaffen kann. Und ich glaube, mit dem Stick geht die Eingabe einfach schneller. Ja, also ich weiß auch nicht, was ich von so einem Arcade-Stick halten soll. Also ich habe mich auch noch nicht rangetraut, könnte es mir aber vorstellen, auszuprobieren auf jeden Fall. Bei solchen Spielen geht bei mir auch bisher nichts über das D-Pad. Auch weil ich es einfach schon seit Kindheit gewohnt bin, sag ich mal. Und ich fand halt bei Völker halt auch ziemlich cool, dass die Steuerung so gemacht wurde, dass man mit zwei Knöpfen und dem D-Pad auskommen würde, um alle Funktionen abzudecken. Also die L- und R-Tasten wurden quasi alternativ auch mit Funktionen belegt, sag ich mal. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Dodge-Roll machen will, da kann man auch einfach nach unten und springen drücken, anstatt extra R zu drücken oder so. Ja. Und das finde ich halt ziemlich geil. Also man könnte auch einfach einen NES-Controller für das Spiel benutzen. Ne? Also man braucht wirklich nur zwei Knöpfe und das D-Pad, und das war's. Ne? Ich habe tatsächlich das ganze Spiel mit einem Sega Saturn-Controller durchgespielt. Ja, das war super geeignet dafür, finde ich. Ja, das war auch. Das hat sich echt gut angefühlt damit. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja, das waren so richtig erstmal die Zocks, genau. Alles klar, danke die Möwe. Ich denke mal, dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema, was wir eigentlich besprechen wollten. Und zwar, wie klammern wir heute aus? Ich dachte, du erzählst auch noch ein bisschen, aber ist auch, wird auch zu lang, denke ich, ne? Ich kann auch erzählen, was ich gespielt habe. ich habe Dead Cells durchgespielt. Da war ich sehr froh drum, hat auch super viel Spaß gemacht. Da gibt es eine riesige Variation an Waffen. Ich habe erstmal so cheatermäßig versucht, immer so einen Safe Swap zu machen. Und dann hing ich die ganze Zeit in einem bestimmten Bossfight und kam da nicht weiter. Und als ich das dem Chris erzählt hatte, oder dir, Möwe, habe ich das auch erzählt, da meintet ihr beide auch direkt, ja, ist ja klar, du hast keinen Progress, kriegst keine vernünftigen Waffen, du läufst da immer vor der Wand. Und das stimmte auch einfach. Also dieses Tape-Swapping war am Ende nicht so ideal. Man hat erstmal gedacht, okay, ich kann immer wieder in den Bossfight anfangen, ohne das Spiel wieder von vorne zu spielen. Aber wenn man es halt von vorne immer wieder spielt, dann wird man halt immer wieder stärker. Und irgendwann mäht man einfach die ersten Level alle Gegner um und kann sich viel schneller hochpowern. Und das hat sich alles viel sinnvoller angefühlt. Dann habe ich es ehrlich gespielt und war dann auch am Ende auch damit durch. Und ja, es ist ein super Spiel. Also es gibt da unglaublich viele neue Waffen. Ich glaube, vor kurzem kam sogar wieder ein Update, dass man mit so einem riesigen Grabstein auch Gegner umschlagen kann. Da haben sie wirklich viel Kreativität bewiesen. Und das hat auch unglaublich viel Spieltiefe. Ich habe es jetzt einmal nur durchgespielt, aber da gibt es verschiedene Level, die man anpeilen kann. Da gibt es einige Secrets, die man erst später erreichen kann, die man auch manchmal auch sieht, die ich jetzt selbst noch nicht erreicht habe. Aber wenn man so ein Completionist ist, da kann man wirklich viel Zeit darin investieren. Dann habe ich Genesis Noir gespielt. Also wir wollen später noch drüber reden, wie man sich von einem Spiel überzeugt. Da greife ich mal kurz vor. Und Genesis Noir ist ein Spiel, das hatte ich sofort auf dem Schirm, weil ich schaue immer mir die Trailer an von Spielen, die nächste Woche rauskommen. Und da habe ich halt gesehen, dass es einen super Look hat, das Spielen. Im Hintergrund läuft die ganze Zeit richtig coole Jazzmusik. Also hat mich sofort angesprochen. Der Artstyle war eigentlich ganz cool, aber das Spiel selbst hatte so simple Rätsel manchmal, dass das auch mich einige Male einfach nur genervt hat, muss ich sagen. Also das waren schon, das ist ein Adventure gewesen, da hat man Rätsel gehabt, die schon auf dem Grundschulniveau waren. Das hat dann irgendwann auch keinen Spaß mehr gemacht. Ich hab's trotzdem noch durchgespielt, weil ich gehofft habe, vielleicht kommt ja noch was am Ende, was Cooles, aber so das letzte Rätselelement, was man hat, ist super flippig mit super vielen Farben. Das Spiel ist sonst schwarz-weiß. Und das ist dann nochmal extrem nervig. Und da ist das Spiel auch zweimal, haha, ich hatte auch eine Indie-Erfahrung, abgestürzt. Musste dann immer wieder die allerletzte Phase durchspielen, die super nervig war, mit einem Lied, was auch relativ nervig war. Und boah, das war echt eine Quälerei. Aber ich habe es am Ende doch geschafft. Hat sich nicht so gelohnt. Mit meiner Frau zusammen habe ich Life is Strange 2 durchgespielt. Das war ganz witzig. Einfach nur ein Walking-Simulator. Einfache Kost. Ich habe ja ein heimliches Laster mit Sportsimulatoren. Und deswegen habe ich natürlich MLB The Show 21 angezockt. Und das, muss ich sagen, hat mich gar nicht so gecatcht. Gott sei Dank kam aber zu meinem Geburtstag Narita Boy raus, was einen super, super coolen Artstyle hat und echt gute Musik, also auch so Synthesizer-Musik, wie der Bossbeat sie auch mögen würde, glaube ich. Und das Spiel hat mir echt Spaß gemacht. Ich fand nur die Steuerung echt nicht gelungen. Also man hat da so einige Plattformer-Elemente, ist auch so ein Action-Plattformer, wo man aber mit Schwerkämpfen nicht schießt. Man kann zwar auch schießen, aber dafür muss man halt gewisse Sachen erst vorher aufladen. Und manche Plattformer-Elemente hat man schwer geschafft, weil einfach die Steuerung nicht so knackig war. Das finde ich echt schade, weil das Spiel wirklich was hermacht. Es sieht toll aus, es hat eine tolle Musik und da muss echt mal irgendwie nachgefixt werden. Aber ich habe es trotzdem, trotz der Steuerung, noch durchspielen können und es ist machbar. Es ist jetzt nicht super hart. Ein paar Ecken wusste ich nicht, wie ich bestimmte Gegner besiegen sollte. Das kam mir ein bisschen random vor, aber ich habe es dann später doch herausgefunden. Deswegen war es auch ganz gut machbar. Und ein Spiel, was ich jedem empfehlen will, ist Rain on Your Parade. Da spielt man eine Regenwolke, wo man das Gesicht selbst aufmalen kann. Die Regenwolke ist im Stil von ein Stück Wellpappe, was ausgeschnitten ist, was an zwei Fäden hängt. Und dann muss man Leute in das machen. Und zwar kann man die auch manchmal ein bisschen quälen. Und im Spiel sagen die selbst, ja, wir wollten aber noch eine Altersfreigabe, wir wollten auch gleichzeitig, dass man Menschen quälen kann. Deswegen sind das keine echten Menschen, sondern einfach nur Wollfiguren. Und das haben die auch extra im Spiel noch mit implementiert, dass man das auch liest, dass sie das extra so verkaufen. Und da kann man Leute zuschneiden und die dann so eine Klippe runterschubsen. Man kann von so einem Kind eine Geburtstagsparty versauen, weil ein Freund von der Wolke, das ist nämlich auch ein Kind, nicht eingeladen wurde. Da kann man Öl aufsaugen und die ganzen Geschenke anzünden und solche Sachen. Man trifft manchmal in dem Spiel einfach irgendwelche Figuren, die super schlecht gezeichnet sind. Und dann steht da ja, die Entwickler wollten unbedingt noch so ein Loch Ness bauen, aber es war nicht mehr genug Geld da, um Grafiker zu bezahlen. Deswegen hat der Entwickler das jetzt einfach selbst gemalt. Also ich sage nur kurz Hallo und verabschiede mich wieder und solche Sachen. Das haben die super viele Witze eingebaut. Es gibt sogar eine Sequenz, wo man einige The Office-Folgen nachspielen darf. Und ich werfe das Spiel unglaublich gerne an. Das bringt mich immer wieder zum Lachen. Also es hat einen super Humor. Ja, genau. Das sind so im Groben die Spiele, die ich so in letzter Zeit gespielt habe. Also, kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Und zwar geht es darum, wie überzeugst du dich von einem Spiel? Also wir haben alle das Problem, dass die Switch einfach massig Releases bekommt. Jede Woche kommen so viele Spiele. Und da ich mir ja auch immer die Releases anschaue, sind auch immer wieder so viele Goldstücke dabei. Und da hat man kaum einen Überblick. Zum Beispiel Tonight We Riot ist total an mir vorbeigegangen. Hat auch von den Seiten, wo man so Bewertungen liest, nicht bekommen. Da steht nur To Be Discussed, kann man kaum was zu lesen. Es gibt drei Einträge von User-Reviews. Wie soll ich mir dann Eindruck machen? Ne, das ist dann so die Frage, die ich mir auch selbst mal gestellt habe und die ich gerne auch an euch richten würde. Wie holt ihr euch Informationen, wie überzeugt ihr euch von einem Spiel? Ja, also bei Tonight We Riot zum Beispiel, da war es irgendwie, ne, da hat einfach alles gepasst. Das kam am 1. Mai. Ballspeed hat es noch vorhergesagt und dann noch im Sale für einen Tag 1 Euro. Also das war einfach so eine runde Nummer irgendwie. Also manchmal kommen auch die Zufälle zusammen und dann ergibt sich das einfach. Ne? Also jetzt genauso wie jetzt kürzlich der Chris, der hatte auch Cyberian. Hatte der vorgeschlagen, das hatte ich mir heute Morgen zum Beispiel noch angeguckt, das ist jetzt auch im Sale für 2,50 und er meinte halt nur, es ist so ähnlich wie Völker, ja, alles klar, 2,50, kein Problem. Es ist auf einer Seite oft der Preis, also bei mir jetzt, Zufälle, die kommen da auch ins Spiel und ja, ich sag mal, wenn man jetzt schon eine gewisse Zeit lang auch zockt, wenn man schon früher auch mit vielen Retro-Sachen zu tun hat, dann kriegt man natürlich auch ein gewisses Auge für manche Sachen, auch gerade was Pixel-Art angeht und so weiter, bin ich eh großer Fan von und ja, man hat so gewisse Vorstellungen im Kopf, was mich jetzt angeht, wie das aussehen soll, wie die Steuerung so läuft, also das erkennt man oft in den Trailern schon, finde ich, wenn man Gameplay sieht und ja, ich gucke mir natürlich auch Reviews an, bei YouTube hast du nicht gesehen, aber was die Bewertung angeht, ja, das nehme ich wohl wahr, aber ich nehme mir das nicht immer so zu Herzen, wie das vielleicht andere tun, also wie bei Pine zum Beispiel, das hat eine total schlechte Bewertung gekriegt. Ich fand die Optik irgendwie cool, fand das Prinzip cool und habe es einfach, als es dann auch ein bisschen runtergesetzt war, wie gesagt, die Preisfrage ist halt auch immer so eine Sache, habe es einfach geholt und war echt begeistert, hatte richtig viel Spaß. Ne? Man hat halt manchmal auch gerade bei Indie-Games ein paar Bugs mit drin, dass man ein paar Ruckler hat oder dass die NPCs jetzt ein bisschen rumzappeln oder halt, dass das ganze Spiel auch mal abstürzt, das gehört halt irgendwo dazu, finde ich. Muss man mit klarkommen, ne? Aber wenn der Preis passt und der Spaßfaktor dementsprechend hoch ist, dann lohnt sich das für mich, ja. Ich weiß ja nicht. Wie sah dir aus? Wie überzeugst du dich von einem Spiel? Also, am Anfang habe ich relativ viel so bei Reddit geguckt, was kommt raus, was sagen die Leute. Weil dort halt relativ viel lang geht und man halt am Anfang relativ gut mitgekriegt hat, was an Spielen so rauskommt. Mittlerweile versuche ich hauptsächlich so auf Empfehlungen zu achten. Am Anfang habe ich so ein Beuteschema gehabt und habe mir gedacht, ja, ich mag an sich so Plattformer. Und habe geguckt, wie es kommt irgendwas raus, was in dieses Beuteschema passt. Und mittlerweile habe ich aber relativ so viele Spiele, dass ich letzten Endes mein Beuteschema entdeckt habe durch das, was ich sowieso schon habe und gucke jetzt eher, was passt eben nicht in mein Beuteschema. So beispielsweise konnte ich früher mit sowas wie Brawlern nichts anfangen. So, dann hast du beispielsweise Mother Russia Bleeds vorgeschlagen, dann habe ich das, als es im Sale war, das finde ich auch immer ein gutes Argument ist, wenn irgendwas im Sale ist, habe das gekauft und muss sagen, und das findet auch ziemlich prima. Und in diesem Zusammenhang stelle ich auch fest, dass so eine, also was Möwe schon sagt, dass Bewertungen nur schwer einzuschätzen sind. Weil wenn man sich so die Mother Russia Bleeds anguckt, dann hat es meinetwegen Bewertungen so, so zwischen 65 und 75 oder so bei Metacritic. Und das ist eigentlich fast gar nicht viel wert, weil letzten Endes so ein Spiel, so ein Nischenspiel ist, das kann keine 80 kriegen eigentlich oder 90 oder so, weil einfach die Zielgruppe viel zu spitz ist, die auf sowas anspricht, würde ich sagen. Also aktuell würde ich sagen, ich gucke mir gerne so diese Präsentationen an, die Nintendo mit einer gewissen Regelmäßigkeit macht, hier so Indie World oder die Direct. Da gucke ich nach, was kommt raus. Ich verfolge jetzt nicht zwangsläufig wöchentlich, was rauskommt, weil das ist zu viel. Also dem kann man ja letztendlich doch nicht nachgeben. Und dann höre ich einfach auch gerne darauf, was Leute sagen, die kenne, was denen gefällt. Ne? Also wir wissen halt, dass Mo beispielsweise gerne so Schmaps spielt. Wenn der jetzt sagen würde, ja, hier, Schmapp ABC ist super, dann hat das für mich eine höhere Aussagekraft als irgendeine Bewertung, insbesondere so eine gemittelte Bewertung wie Metacritic oder so. Was ich ansonsten noch ganz gerne mache, ist einfach, wenn ich ein Spiel interessant finde, zu gucken, ob ich Gameplay bei YouTube finde, und dann gucke ich mir das an und dann kriege ich auch ein Gefühl, ob mir gefallen könnte oder nicht. Und im Zweifel kaufe ich es dann einfach und probiert aus. Und gerade im Indie-Bereich, da gibt mir ja keine 60 Euro aus, die einen so richtig schmerzen. Aber so, wenn man sich jetzt so hat wie The Longing anguckt, wovon wir vorhin geredet haben, das sind 15 Euro. Das kann ich als erwachsener Mann locker verschmerzen, wenn mir das jetzt nicht gefallen würde. Also 15 Euro ist jetzt nicht die Welt. Mhm. Ja, bei mir ist es auch so, dass großer Beratungspunkt für mich immer der Möwe ist. Der hat echt ein gutes Gefühl dafür, wie gut halt Spiele sind oder was er so als interessant oder qualitativ ansieht. Und ich muss sagen, ich glaube, das habe ich im letzten Podcast auch schon erwähnt, der ist unglaublich up-to-date. Also der weiß immer wieder, was so Neues rauskommt, schaut sich das an, macht sich einen Eindruck davon und der Tipps und Ratschläge, also der hat die ganzen versteckten Juwele, die es so in den E-Shop gibt, hat der schon mal gesehen und schlägt den auch gern vor oder holt sich das dann auch. Dann kann man es bei ihm auch mal antesten und das sind halt so Informationen, die man da kriegt, die sind wirklich Gold wert und da habe ich auch unglaublich viele gute Spiele kennenlernen dürfen. Das ist bei mir auch so. Ansonsten der Mo, der macht auch immer tolle Ratschläge, hat auch immer tolle Spiele so im Petto, die er ihm gerne zeigen kann oder die er selbst noch nicht gespielt hat, wo er auch die Entwickler kennt, viele Hintergrundinformationen hat. Und was für mich auch immer Gold wert war, war immer ein Besuch hier im Core Gamer Treff. Denn für mich selbst habe ich da immer so ein Ranking. Also ganz oben steht bei mir, du hast ein Spiel mal selbst gespielt, du hast einen Eindruck davon, du warst mit jemandem zusammen oder hast es mit jemandem zusammen gespielt, der das Spiel auch schon fortgeschrittener gespielt hat, der weiß, was so in den Gameplay so passiert, wo so die Macken sind, kann man sich selbst natürlich ausmachen, komme ich mit den Macken klar und man hat auch so einen Eindruck, was für Geschmack jemand hat, denn im Endeffekt sind Spiele halt auch immer Geschmackssache. Man kann sich da um viele streiten, aber den einen gefällt es, den anderen nicht, ist halt wie mit Büchern. Also das eine Genre mag einer, das andere nicht. Aber hier in den Coregamer-Treff konnte man immer live alles sehen. Es gab immer so viele unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Spiele gespielt haben. Und es liefen da auch immer so viele Indies, dass ich da immer extrem viel Input hatte. Ja, das gleiche aber auch bei Möwe, und das fand ich auch immer interessant. Was ich anfangs auch viel gemacht habe, so wie du, Ballspeed, ist auf Reddit habe ich viel geschaut, wo mir dann im Nachgang aber auch aufgefallen ist, dass da auch einige Fanboys unterwegs sind, die bis zum Tode Spiele verteidigen oder hochloben, die von Nintendo gepublished sind. Und da bekommt man manchmal auch einen falschen Eindruck von manchen Spielen. Also die werden dann zu hoch gelobt, obwohl die gar nicht das leisten, was man jetzt erstmal geglaubt hat oder erwartet hat. Vielleicht pushen die auch die Erwartung einfach viel zu hoch. Das ist vielleicht auch mal so ein Zusammenspiel von dem, was erwarte ich und was bekomme ich. Das driftet dann bei so diesem Fanboyism dann schon stark auseinander. Wenn halt bestimmte Spiele einfach so gehuldigt werden, am Ende sind es halt einfach nur Spiele. Und was ich halt auch gemacht habe, ist bei Metacritic reinzuschauen. Und bei Metacritic kriegst du halt am Ende eine Zahl. Aber was bedeutet diese Zahl? Ich habe auch anfangs erwähnt, Spiele sind halt auch immer Geschmackssache. Aber was für einen Eindruck hatte der Reviewer? Und wenn ich jetzt einfach nur einen Mittelwert von ganz vielen Zahlen sehe, sehe ich ja gar nicht, wie er seinen Eindruck verschriftlicht hat. Vielleicht hat er gesagt, ja, das Spiel hat mir Spaß gemacht, aber ich komme mit dem Horrorgenre nicht so zurecht. Und deswegen kriegst du für mich einfach nur eine 50 und dann oder eine 60 oder eine 70. Und das haben dann 3-4 Reviewer gesagt und schon ist das bei Metacritic ein Keller, das Spiel, obwohl es vielleicht ein super Ding ist. Und das habe ich aber auch immer mitgenommen, weil ich bin auch ein großer Point-and-Click-Adventure-Fan und die kriegen fast immer schlechte Reviews, weil einfach wenig passiert. Das sind einfach nur Rätsel, die man lösen muss. Und da bin ich halt noch irgendwann dahinter gekommen, da mal reinzuschauen. Da gibt es einfach richtig tolle Spiele, die da schlecht bewertet sind, weil man durch Metacritic einfach einen falschen Eindruck bekommt. Da habe ich mich gefragt, vielleicht sollte man sich irgendwie vielleicht einen Reviewer so rausschauen, der so einen ähnlichen Geschmack hat wie einer selbst. Aber am Ende landet man auch einfach im Freundeskreis. Und deswegen schätze ich auch die Indies Non-Stop Community, weil wir kennen die Charaktere, wir kennen die Leute. Jeder von uns spielt die unterschiedlichsten Spiele. Ich kriege immer wieder neuen Input, neue Vorschläge, was ich richtig toll finde. Und man weiß halt auch, was für Vorlieben bestimmte Leute haben. Und da kann man es auch ganz anders bewerten. Da habe ich jetzt so eine Hall of Game auch eingeführt, wo jeder auch so sein Top-Spiel dort bewerten kann mit einem eigenen Siegel. Und da hat sich auch relativ schnell herausgestellt, dass das auch eine wahre Schatzgrube ist, wo man einfach reinschauen kann, wie der Möwe hat Iconoclast zum Beispiel mal vorgestellt. Das ist auch wieder ein Spiel, was ich bei ihm kurz mal anzocken durfte. Ist echt ein knaller Spiel, hat sein Siegel auf jeden Fall verdient. Und ich bin froh, dass ich jetzt so eine Visualisierung habe von all den tollen Spielen, dass man sich da einen Eindruck machen kann und direkt auch sieht, von wem ist das eigentlich und sich da einen Eindruck machen kann, ja, deckt sich der Geschmack so mit meinen, ist das was ich auch vielleicht zocken kann und da bin ich auch sehr froh drum, dass wir das da so haben. Ich meine, letzten Endes kann man ja sagen, dass du auf die Art und Weise... eine super Erfindung, finde ich auch. Ja, auf die Art und Weise hast du letzten Endes das, was du sagst. Du klemmst dich halt an den Reviewer, ne? Also du weißt halt genau, wenn der und der bei uns ein Siegel vergibt, du kannst ihn einschätzen, du kennst seinen Geschmack und du weißt, wenn dem was gefällt und dir sagt diese Genre zu, dann ist das einfach eine Empfehlung, die ist mehr wert als ein guter Wert bei Metacritic. So gesehen ist es dann schon fast besser, also Metacritic komplett liegen zu lassen und eher zu gucken, findet man jemanden auf YouTube beispielsweise, der gerne ein Genre, der Spiele spielt in einem Genre, das man selber mag. Ne? Dann hat man auch ein ähnliches Gefühl dafür, dass man letzten Endes dann ist die Empfehlung einfach auf einen zugeschnittenen so, genau. Ja, ich finde, so ein Spiel hat einfach zu viele Einflussfaktoren, um es alles nur auf eine Zahl herunterzubrechen. Da muss man schon, wenigstens wenn man auf Metacritic unterwegs ist, die ganzen Zusammenfassungen durchlesen. Die kann man sich ja auch nochmal anschauen. Wenn man das nicht macht, dann kann man sich gar keinen richtigen Eindruck von dem Spiel machen. Also einfach so eine Zahl, das ist einfach eine Zahl. Das kann alles Mögliche bedeuten. Das je nachdem, welche Priorisierung man hatte. Und also was ich noch sagen will, ein Kritikpunkt, was ich auch noch problematisch finde an Metakritik, ist, wie sich das halt einfach entwickelt hat über die Jahre. Es ist ja jetzt so, dass wir leben ja in dieser Zeit der YouTuber und Content Creator, das heißt, es ist irgendwie das Volkshobby geworden für Leute, irgendwie Reviews zu machen und quasi Keys umsonst abstauben zu wollen von irgendwelchen Indie-Entwicklern. Und da habe ich manchmal irgendwie das Gefühl, dass es den Leuten wichtiger ist, irgendwie was umsonst abstauben zu können und da irgendwas zu machen, als zu sagen, ich habe in der und der Richtung, kenne ich mich richtig gut aus und da kann ich was vergleichen, eine fundierte Meinung zu abgeben. Nein, wichtiger ist einfach zu jedem Scheiß irgendwas zu sagen. Hauptsache, ich kann umsonst einen Key abstauben, so ungefähr. Und das ist irgendwie, fällt mir immer mehr auf, dass wirklich teilweise ganz viele Reviews, da merkt man wirklich, dass, wenn man da mal reinschaut, dass die Leute sich überhaupt nicht mehr die Mühe geben, mal wirklich die Spiele intensiver sich anzuschauen, sondern wird sofort alles in irgendeine Schublade gesteckt, ne? Ja, also was? Erzähl, Locke. Ich sagen muss, ne, dieses mit diesem Metakritik habe ich nie verstanden. Ich habe schon immer gesagt, was interessiert mich irgendeine Zahl? Ich frage einfach hier den Fluxi, ob das Spiel gut ist. Der sagt mir das schon. Und ich gucke dann auf Metakritik. Und dann sage ich aber trotzdem, ist doch egal, was für eine Zahl da steht. Ne? Also ich gucke mir halt meistens vorher ein paar Videos an, ne, wie das Gameplay so ist und frag vielleicht noch ein bisschen hier halt im Freundeskreis, in der Community, ne, was, ob die Leute das kennen. Und dann entscheide ich mich. Oder es ist halt im Sale. Ich gehe ab und zu mal durch die Angebote und gucke, oh, guck mal hier, 1 Euro, da 2 Euro. Und wenn es mir dann gefällt, dann, also die Videos, dann hole ich es mir. Also, was du noch gar nicht erwähnt hast, Locke, wo du aber auch immer richtig vorn dabei bist, Demos spielen. Also da wollte ich ja mal von meinem Ranking erzählen. Stimmt. Also als allererstes natürlich mit Leuten zusammen das gespielt zu haben, die jetzt auch ein bisschen weiter gespielt haben. Danach kommt bei mir auch direkt einfach mal eine Demo gespielt zu haben. Nicht jedes Spiel hat eine Demo, aber der Locke ist einer, der nimmt sich die Zeit und zieht sich viele Demos runter und testet die Spiele auch. Und da hat man auch einen super Eindruck, muss man sagen. Wo ich es auch manchmal schade finde, dass manche Spiele einfach keine Demo haben. Ich kann es auch gleichzeitig verstehen. Weil man will vielleicht nicht zu viel hergeben. Manche Spiele kann man nicht als Demo rausgeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel an so ein Windjammers denke, wenn du da eine Demo rausgibst, ich meine, warum willst du das Spiel dann noch kaufen? Weil damit kann man sich auch so schon gut die Zeit vertreiben. Das ist ja auch bei Tetris so. Da kriegt man auch eine Demo für. Da haben auch viele direkt am Anfang auf Reddit gesagt, nee, ich kaufe das Spiel nicht. Ich kann auch Tetris damit spielen. Geht sogar zu zweit. Da gab es sogar mal so einen Trick, wie man auch mehrere Modi noch da freispielen konnte, also noch öffnen könnte, aktivieren konnte, dann hat man erst recht das Spiel gar nicht kaufen brauchen. Ja, das ist dann immer so ein Zwiespalt. Was für ein Spiel habe ich da und gibt es Demos dafür? Aber Demos ist auf jeden Fall nochmal ein großer Punkt, wo ich auch immer an Locke denken muss, der sich echt viel darunter zieht. ja, das ist interessant. Jetzt neulich erst zwei Demos mal runtergeladen. Einmal von Unrailed. Halt. Und was war denn das andere? Kung Fu Kickball hat es auf jeden Fall. Ach stimmt, Kung Fu Kickball und Tools Up. Da muss man irgendwas in ein Haus renovieren. Das ist so Overcooked-mäßig. Oh, ja. Und haben die dich jetzt überzeugt, die Demos, oder nicht? Unrailed ist eigentlich ein cooles Online-Multiplayer. Okay, das ist nicht das, schlecht, weil das ist übrigens auch noch ein Kriterium. Also ich gucke oft, ob es einen Online-Multiplayer hat, damit man es halt auch mit mehreren Leuten zocken kann. So Singleplayer habe ich eher weniger. Warum überzeugen dich Demos oft nicht, Ballspeed? Na, ich probiere die aus und dann stelle ich fest, ja, nee, ist dann doch nichts. Also so. Also ich sage mal, die Demo als solche ist schon nicht schlecht. Aber also ich würde sagen, ich habe mehr Spiele nicht gekauft, als weil ich die Demo, nachdem ich die Demo gespielt habe, als mich als spontan irgendwann mal gekauft zu haben. Also ist mir schon total oft passiert. Also ich sag mal so, ist Dragon Quest 10 oder 11 oder ja. Und die, da habe ich die Demo gespielt und dann, die geht irgendwie über 10 Stunden und dann dachte ich mir, okay, ich find's öde. Und dann war ich damit fertig. Also, und da, so ein Erlebnis habe ich vergleichsweise häufig, um ehrlich zu sein. Und von daher kann ich verstehen, dass so viele Entwickler keine Demos anbieten, um ehrlich zu sein, weil die mich häufig davon überzeugen, das Spiel dann doch nicht zu kaufen. Aber wie kommt das dann? Findest du, dass Demos generell eine schlechtere Qualität haben? Nee, ich denke einfach nur, die zeigen, also Demos machen das, was sie sollen, im Sinne von mir das Spiel zeigen und mich davon überzeugen, ob es mir gefällt oder nicht. Und interessanterweise überzeugen mich die Spieler häufig dann zu sagen, ach nee, also dann nicht. Also ja, eher so in diese Richtung. Also die erfüllen schon ihren Zweck, bloß im Grunde genommen, aber letztendlich fühlt es, also ich weiß ja nicht, welches Spiel ich mal gekauft habe, nachdem ich eine Demo gespielt habe. Also für mich haben die den Negativeffekt, dass sie mir zeigen, dass das Spiel dann doch nichts für mich ist. Also du meinst, da haben die Entwickler halt nicht diesen Testkauf. Genau. Und deswegen haben die einfach weniger Verkäufe und wollen ihr Schrottspiel einfach nicht als Demo anbieten. Ja, das kann natürlich auch ein Argument sein. Ja, also ich kann nachvollziehen, dass es viele Demos nicht gibt. Also ich meine, so ein Demo, du musst entwickeln und du musst halt sicherstellen, dass man nicht über irgendwelche Tricks irgendwelche Modi freischalten kann, die eben nicht freigeschaltet werden sollen. Jetzt ein Haufen Entwicklungsaufwand und hinterher sozusagen sinken geradezu die Verkäufe, weil zu viele Leute, die normalerweise vielleicht gesagt hätten, ach, das Spiel probiere ich jetzt mal aus, nach dem Spielen des Demos sagen, nee, wahrscheinlich ist es doch nichts für mich. Also ich würde vermuten, dass Demos quasi für den Entwickler häufig einen negativen Effekt haben. Auch wenn das Spiel meinetwegen gut ist, aber ich meine, kann einem ja nicht jedes Spiel gefallen. Also Dragon Quest, ist das jetzt 10 oder 11? Ist ja, glaube ich, objektiv ein gutes Spiel. Die fällt mir bloß halt einfach nicht. Und insofern hatte Demo sozusagen, war das okay, dass ich da 10 Stunden lang spielen konnte, aber zu einem Verkauf hat es nicht geführt, ne? Ja, also die Dragon Quest Demo, die hatte ich ja auch gezockt und hatte da auch, also ich mich hat's gewundert, wie viele Stunden die in Anspruch nimmt. Und ich fand das Spiel auch sogar ziemlich gut auch, muss ich sogar sagen. Das Ding bei der Demo ist auch, finde ich, wenn man an das Ende der Demo kommt, dann versuchen ja viele auch einen zu catchen mit der Situation, die dann entsteht, dass man dann weitermachen kann, wie geht die Geschichte weiter, was kann man noch kriegen und so weiter. Und bei Dragon Quest fand ich das halt auch so. Also mir hat es Bock gemacht. Ich fand das Spiel auch nicht schlecht. Ich hätte es mir wahrscheinlich sogar auch gekauft, wenn es irgendwie mal runtergesetzt gewesen wäre. Oder ich habe das auch nicht weiter verfolgt. Jedenfalls, ich hatte das Gefühl nach der Demo, ja gut, dort hast du jetzt mal gezockt irgendwie, war ganz cool und das war's so. Also ich hatte danach jetzt nicht mehr unbedingt den Bedarf, noch das komplette Spiel zu spielen. Da hat mir die Demo einfach gereicht. Ach krass. Ja, also ich hatte auch das Gefühl, die Kämpfe, die laufen da alle irgendwie automatisch ab. Also ich empfand es als nicht sonderlich anspruchsvoll, sozusagen diese Turn-based Kämpfe, und dachte mir, wenn das so, also das ist irgendwie wie Knöpfe drücken und ohne großartig nachdenken zu müssen. Und damit war es für mich dann einfach erledigt. Dann ging es mir so, gedacht, ja, okay, jetzt hast du gespielt. Das Spiel sieht gut aus. Ich kann nachvollziehen, dass es das Leuten gefällt, aber ich bin jetzt fertig damit. Ja. Da habe ich auch zwei gute Beispiele. Und zwar einmal Spelunker Party. Das kam 2017 raus, gab es noch nicht so viele Spiele. Na, da hat man eh jede Demo runtergeladen und ausgetestet. Und ja. Das wurde auch auf Reddit ziemlich gehypt. Ich habe das mir runtergeladen, angespielt und habe ich mir gedacht, meine Güte, was für ein Schrott. Also ich hatte nicht ansatzweise Spaß an dem Spiel. Natürlich nicht gekauft. Großer Publisher steht dahinter, Square Enix. Aber von der Qualität, puh, da war ich froh, dass ich die Demo anspielen konnte. Andersherum hatte ich Octopath Traveler auch auf Reddit sehr, sehr hoch gelobt. Auch die ganzen YouTuber und so, wenn man das irgendwo anklickt, die Leute wollen es unbedingt spielen. Oder auch unbedingt das andere das spielen. Da habe ich die Demo angespielt. Da habe ich mir gedacht, puh, das macht auf jeden Fall Bock. Die Demo macht Spaß. Und dann habe ich das Spiel mir auch gekauft, hab's reingeworfen, am Anfang noch eigentlich relativ viel Spaß gehabt, aber irgendwann landet man in so tiefen Gelände, wo man entweder viel zu schwache Gegner hat und man kann sich nicht vernünftig hochleveln oder die Gegner sind viel zu stark und du kommst einfach nicht weiter und du kannst dann zwar überall hingehen, wo du willst, aber man trifft dann immer auf so einen starken Widerstand, dass die Gegner da so stark sind. Da muss man sich einfach zu Tode grinden, indem man die ganze Zeit in irgendwelchen Orten sind, wo die Gegner so schlecht sind, bis man sich vernünftig hochgelevelt hat und diesen Spielablauf hat man in der Demo gar nicht mitbekommen. Aber ich habe das halt weiter im tieferen Spielgeschehen dann so gehabt und dann hat es mich total demotiviert. Da hat für mich die Demo einen anderen Eindruck gemacht, obwohl auch sehr viele die Demo sehr gelobt haben, weil das sehr offengelegt war, als das Spiel am Ende für mich hergegeben hat. Ja, die beste Demo für mich, die jemals kam, war Tony Hawk's Pro Skater 1. Oh ja, Klassiker. Die alten Demo-CDs für die PlayStation. Das ging ab, ja. Die hatte ich auch immer drin. Ja, aber so lange früher, wo man kein Geld für Spiele hatte, da gab es auch die Demo-CDs. Ja. Das hatte noch einen anderen Hintergrund dann, ne? Ja. Ja, oder das erste Level von Tomb Raider. Jo. Stimmt. Das hat jeder von uns auch zu Tode gespielt, eigentlich. Ja, ja. Oh nein, der Tiger kommt. Das ist auswendig. Oh ja. Genau. Wo man nur zwei Charakter auswählen konnte. Ja, das hat sich die ganze Zeit sehr gekloppt. Ja. Ja. Also ich. Metakritik. Achso, erzähl. Achso, nein, also ich wollte nur sagen, so, ne, von wegen hier immer up to date. Also ich selber verfolge ja so ein leichtes Ritual. Ich bin ja also immer hinterher, was neue Games angeht und mich interessiert das auch sehr. Ich gehe morgens eigentlich immer ganz gerne auch ein bisschen länger aufs Klo und dann schnappe ich mir das Ding und gehe den Shop durch. Und so fängt das ganze Ding dann letzten Endes an. Ne? Also das mache ich immer eher so nebenbei her irgendwie, aber habe da trotzdem riesen Spaß bei. Und dann bin immer froh, wenn dann auch Videos im Shop sind, wo man die Spiele auch mal sehen kann. Also nicht jeder packt ja auch ein Video dabei. Mhm. Und so wird dann nach und nach aussortiert. Ne? Dann, was dann interessant ist, kommt dann schon in die Liste und dann guckst du dann später bei YouTube nochmal rein und keine Ahnung. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass viele Sachen, die ich vorher irgendwie gar nicht oder wenig beachtet habe, jetzt im Nachhinein auch hier durch den Chat und durch die Community wieder hochkommen oder so. Wie zum Beispiel jetzt, hat der Chris heute noch erwähnt, Gunlord X. Das hatte ich auch schon mal gesehen, aber ich habe das gar nicht so cool eingeschätzt irgendwie. Und da kommen dann auch wieder Sachen hervor, die hat man selber vorher gar nicht im Blick gehabt, großartig, wird dann aber durch Empfehlungen von Freunden und Bekannten irgendwie wieder darauf hingewiesen und dann wird es doch wieder interessant. Und genau das finde ich cool irgendwie. Also man kann ja selbst gar nicht auch alles filtern. Ne? Man ändert seinen Geschmack ja auch, würde ich damit sagen. Ne? Oder man wird auch auf neue Sachen hingewiesen irgendwo. Ne? Also das gefällt mir speziell auch hier an dem Lini-Server ziemlich gut, weil gerade wie du schon meintest, dass halt verschiedene Spielertypen am Start sind mit verschiedenen Geschmäckern und Sachen, die man nicht irgendwie groß wahrnimmt und kommt dann trotzdem wieder in den Fokus. Ne? Genauso wie durch Mo jetzt mit den ganzen Shoot'em-Ups, da war ich auch, also ich habe früher auch so ein paar Shoot'em-Ups auch mal wieder gespielt, aber ich habe eine Zeit lang, auch in einem Shop oder so, habe ich sämtliche Shoot'em-Ups gar nicht groß beachtet, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil das war nie so wirklich mein Genre. Aber durch Kontakte hier kommt man dann wieder auf das Thema, ne? Und dann wird man da auch irgendwie wieder heiß drauf und dann geht's los. Ja, ja, das stimmt, ja. Ja, eigentlich habe ich hier durch den Core-Gamer-Treff und Demo auch den Weg zu Shoot'em-Ups wiedergefunden, die ich ganz, ganz früher mal auf den Amiga aufgespielt habe und auch Spaß dran hatte, so ja. Sachen wie R-Type oder so, aber da war ich ja noch super klein. Dann habe ich das irgendwie so verloren gehabt, weil es auch so super krasses Nischenspiele sind, die man eigentlich so auch selten begegnet und die auch... solche Sachen werden zum Beispiel auf Reddit, zumindest in den Subreddit für Nintendo Switch, ja nicht gehypt werden, weil sie einfach zu nischig sind. Aber die kann man dann da kennenlernen. Und dann sitzt da einer, der sich echt in der Nische mal mit reingesetzt hat und da viel ausprobiert hat. Und der öffnet einen da auch nochmal eine ganz neue Welt. Dann sieht man, was man so alles noch spielen kann. Das fand ich dann auch ziemlich cool, ja. Und das Gleiche hat man hier auch auf den Miniserver natürlich auch, ja, dann... kriegt man auch immer wieder gute neue Nischen auch vorgestellt. Ich glaube, der Locke, der kriegt jetzt auch immer mehr Brawler zugeschickt, die er dann kennenlernen darf. Und ich glaube, das ist für ihn auch so der Moment, wo also neue Nischen für ihn sich aufmachen und dass er dann auch wieder neue Spiele kennenlernen kann. Ja. Ja. Wie ist denn das bei dir? Wo gehst du nach Metakritik oder? Ich? Ja. Ich versuche es zu vermeiden, aber ich erwische mich auch immer wieder, dass ich schon so quer checke, ne? Was steht so auf Metakritik? Ich versuche dann dahin zu gehen, um einfach nur in erster Linie irgendwie die Texte zu lesen, aber ich sehe dann doch immer so mit einem Auge schiele ich dann doch immer auf diese Zahl. Aber ich versuche es eigentlich immer mehr zu vermeiden und unterhalte mich eigentlich, ich habe relativ zum Glück, kenne ich mittlerweile so viele Leute, die deren Videospielgeschmack ich sehr schätze. Darunter sind auch einige jetzt gerade hier mit dabei im Podcast. Und darüber hinaus kenne ich auch noch aus anderen Gruppen und so weiter Leute, wo ich genau weiß, die haben relativ ähnlichen Videospielgeschmack wie ich. Und ja, ich verlasse mich da auch, oder was heißt verlasse, aber ich höre mir in erster Linie immer Empfehlungen von anderen an und weiß relativ genau, wem ich da, Folge in etwa, wo ich dann hellhörig werde, wenn derjenige dann sagt, ja, dieses und jenes Spiel könnte was sein für dich. Das ist auf jeden Fall besser, als einfach auf Metakritik zu gehen und zu sagen, ja, was ist gerade die höchste Metakritik der aktuellen Woche oder so. Das ist für mich eigentlich völlig bescheuert. Und dann gucke ich ein paar YouTube-Kanäle immer mal wieder so rein. Hier Switch Up, die Jungs finde ich zum Beispiel ganz gut, weil die so in Depth immer bestimmte Sachen machen. Wobei ich bei denen auch immer mehr das Gefühl habe, dass die irgendwie immer mehr alles gut finden. Ich weiß es nicht. Und ich probiere ein paar Demos auch aus, da habe ich auch immer ein bisschen habe ich angefangen mal mehr mit, auch nach Ausschau zu halten nach Demos im E-Shop. Jetzt so seit einem Jahr oder so mache ich das relativ häufig, aber auch da habe ich manchmal tatsächlich eher negativen Eindruck von den Spielen bekommen, was aber ja auch okay ist. Dadurch weiß ich, dass es dann nichts für mich ist. Das war zum Beispiel gut bei einigen RPG-Spielen. Ich bin ja überhaupt kein RPG-Fan. Trotzdem versuche ich irgendwie immer wieder, weil diese Spiele so einen Hype haben und immer so interessant sich anhören, wenn Leute sich drüber unterhalten, ob es nicht doch vielleicht ein RPG gibt, was für mich ist. Und dann probiere ich zum Beispiel so Demos wie von Octopath Traveler oder von dem neuen Secret of Mana Spiel da, Trials of Mana habe ich probiert, oder auch von Dragon Quest, die habe ich alle ausprobiert. Und da muss ich dann auch echt sagen, dass ich dann irgendwie nach ein, zwei Stunden Demo spielen dann nicht überzeugt bin, das Spiel dann zu kaufen. Und dann bin ich froh, dass es diese Demo gibt, weil vielleicht hätte ich sonst das Spiel gekauft und mich eigentlich total geärgert dann letztendlich. Ne? Ja, aber grundsätzlich, ich versuche auch immer Ja, mich interessiert dieses ganze Thema Indie-Spiele, wie du eben auch schon gesagt hast. Ich bin da auch jemand, der da auch relativ viel Zeit reinsteckt in Recherchen, und mich interessiert das generell. Mir liegt es auch persönlich am Herzen, dass, dass Indie-Entwickler tatsächlich ja auch das bekommen, was sie verdienen. Also ich, wenn jetzt jemand ein gutes Spiel macht, und dann finde ich das völlig in Ordnung, dem da auch einen fairen Preis für zu bezahlen. Da muss ich auch nicht unbedingt, wenn ich das Spiel jetzt mega gerne habe, muss ich auch nicht immer auf den tiefsten Sale warten. Das mache ich dann zwar auch gerne, ein Schnäppchen machen, lass mich dann überzeugen, dann ein Spiel zu kaufen, aber grundsätzlich versuche ich halt auch, Spiele zu kaufen, wenn die jetzt nicht gerade im All-Time-Low sind. Wenn ich halt weiß, das ist ein Spiel, das ist seinen Preis wert, dann soll der Entwickler auch sein Geld kriegen. Und ich finde, es gibt nichts Besseres, als zu wissen, dass ich mein Geld halt für was investiere, wo jemand halt wirklich mit seiner Kreativität und mit seinem Herzblut dann da was geschaffen hat über Jahre. Und dann soll derjenige dadurch auch was verdienen können, finde ich. Ne? Und das finde ich so genial an Indie-Spielen, dass das halt Leute sind, die einfach ihren Traum leben und einfach ihr Ding durchziehen, und dann da sowas Kreatives am Ende bei rauskommt, wo man halt echt tierisch Spaß mit haben kann. Ja, zumal man auch eventuell eine Fortsetzung finanziert oder noch weitere coole Titel dadurch. Ne? Das ist natürlich der Aspekt. Ne? Ja. Ja. Aber auch gerade du mit dem Core-Gamer-Treff, das ist natürlich, ich meine, jetzt abgesehen von Corona, aber da passiert ja natürlich eine Menge. Ich meine, da kommen ja einige Zocker hin, und auch mit diesem Indie-Event, das fand ich halt auch ganz cool. Ich war ja nur kurz da. Ich meine, da passiert dann ja doch einiges, und du stehst da ja, oder ne, bist da der Schirmherr, sag ich mal. Da kriegst du ja von allen Seiten andauernd irgendwie Feedback, Input, weiß der Geier, ne? Ja, genau, das ist das, was ich sage. Ich bin zum Glück in einer sehr tollen Position, dass ich halt Leute ein- und ausgehen habe, hatte, besser gesagt, jetzt sind es nur noch einzelne Personen, wenn man sich ja momentan nur zu zwei treffen darf, die dann reingehen und bei uns reinkommen und dann irgendwelche Spiele starten, und dann stehen da plötzlich 3-4 Leute hinter und wollen mitspielen, und da entsteht halt ein unheimliches Ökosystem an Gamern, die halt sich gegenseitig zeigen, was sie so spielen und was so cool ist, und da kriegt man natürlich eine Menge durch mit. Ne? Also ich bin ja auch vor der Switch bin ich ja überhaupt nicht so, da habe ich ja nur ganz, ganz bestimmte Sachen gespielt und war überhaupt nicht so offen so vielen Spielen gegenüber. Und das hat sich total gelockert, dadurch, dass ich diesen Treff geöffnet habe. Das war halt auch für mich auch ein Grund, weil ich halt auch mal mit anderen Leuten auch mal wieder ins Gespräch und Kontakt kommen wollte, was die so spielen, als die Leute, die ich schon seit 10 Jahren kenne und mit den ich schon seit 10 Jahren rumhänge und dieselben Sachen spiele. Und dadurch habe ich halt super viele Leute kennengelernt, auch durch den Treff. Und das ist für mich jetzt auch nicht irgendwie was, wo ich jetzt sage, das gehört mir oder das ist jetzt toll, ich bin da jetzt der Boss oder so, sondern mir geht es darum, da soll halt jeder hinkommen können und zeigen können, so, ja, guck mal, ich spiele das, will da jemand mitspielen, und dann schaut man einfach viel mehr auch über den Tellerrand, wenn man halt sieht, da kommen andere Leute, die spielen ganz andere Sachen vielleicht als ich, aber vielleicht spielt man einfach mal mit, mal spielt der eine bei meinem Spiel mit, mal spiele ich bei seinem Spiel mit. Natürlich gibt es immer Grenzen, wo man sagt, das ist einfach nichts für mich, das habe ich auch. Da muss ich dann einfach sagen, nee, das kann ich mir einfach nicht geben, das ist nicht meins, und dann ist das in Ordnung und dann schaut man halt weiter. Ne? Ja. Ich wollte noch mal kurz das Metacritic-Thema aufgreifen. Das ist ja für viele tatsächlich auch ein starker Entscheidungspunkt. Ich habe zum Beispiel vor kurzem auch gesehen, dass jetzt mittlerweile auch Publisher die Metacritic-Bewertung direkt auf den ersten Bild hauen, sodass du einen E-Shop aufmachst und direkt auch oben rechts siehst, was für eine Metacritic-Bewertung dieses Spiel hat, im Bild festgebrannt. Das war bei Moonlighter zum Beispiel so. Da war ich auch schon ziemlich überrascht, was für Ausmaße das mittlerweile hat. Und ich habe auch Metacritic verfolge ich ungefähr seit 2016, 2017, vorher eher nur für Filme und dann auch intensiv für die Switch. Und da ist mir aufgefallen, ganz am Anfang hat man ganz viele große Magazine darin gehabt. Da hat man IGN, und was es da sonst noch alles gibt für große Magazine, die auch einen festen Stand halt in der Gaming-Industrie hatten. Die sind ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mich dann immer mehr in die Nische verzogen habe, aber die sind ehrlich gesagt wirklich Mangelware geworden auf Metacritic. Ich sehe immer wieder nur so kleine Nischenblogs oder einfach nur kleine Blogs, die darüber posten. Ne? Und da stellt man sich auch die Frage, wie unabhängig sind die, wie der Mo auch erzählt hat, mit den YouTubern, die einfach nur die ganzen Keys haben wollen und Klicks haben wollen und jedes Spiel deswegen toll finden und das deswegen ein verzerrtes Bild irgendwie abgeben. Das konnte ich bei Metacritic tatsächlich auch mitverfolgen, dass die Qualität da extrem gesunken ist. Und ich habe da auch tatsächlich bei einigen Spielen auch immer versucht, mir die Artikel dazu durchzulesen. Wenigstens die Zusammenfassung, was teilweise mittlerweile auch gar nicht möglich ist. Also wenn man sich das mal im Detail anschaut, da gibt es richtig viele Spiele, dessen Bewertungen in Russisch geschrieben sind oder in Spanisch geschrieben sind. Du kannst das gar nicht für dich übersetzen. Dann ist da nur ein ganz kleiner Text, der auf Englisch übersetzt wurde. Ich hatte sogar einmal ein Spiel, da stand sogar in dem Text drin, kommt noch, wird noch eingestellt. Und da geht man dann auf den Link drauf, dann ist da alles auf Französisch. Und da hat man sich auch gefragt, ja, wie soll ich mir jetzt einen Eindruck davon machen? Also für mich verliert deswegen Metacritic immer mehr an Wert und diese unterschwellige, korrupte Gedanke, den man da irgendwie hat, der wird für mich dann immer klarer. Es gibt auch mittlerweile schon Artikel, die ich gelesen habe, dass zumindest die User-Bewertungen mit Bots gemacht wurden. Also es gibt einmal ja dieses User-Bombing von tatsächlichen Menschen, die irgendein Spiel, was dann keine Ahnung, eine Funktion oder so hat, wo die ganzen Fanboys das halt doch trotzdem gerne gesehen haben, dass sie es dann zu Tode bewerten, obwohl es vielleicht auch gar nicht so schlechte Bewertungen verdient haben, gibt es auch andersherum. Also es gibt dann Entwickler bzw. Publisher, die kaufen extra Bots, die bei Metacritic alles richtig hochwerten und dann hat man so random Texte drin. Das hatte ich auch schon oft erlebt, dass man sich da mal die Kommentare durchliest, da denkt man sich, das ist doch jetzt total generisch, was da jetzt steht. Das könnte zu jedem Spiel passen und das sind so die Einflussfaktoren, die da immer mehr eine Rolle spielen, weil Metacritic halt immer wichtiger wird. Fällt mir auf. Da muss man für sich selbst dann fragen, kann man das dann, also ganz nebenbei, dass ich das überhaupt nicht einsehe, dass eine Zahl ausdrücken kann, ob ein Spiel gut oder schlecht ist, muss man sich die Frage stellen, wie viel Gewicht das noch hat mittlerweile, weil die Qualität scheinbar immer mehr sinkt. Das ist das, was ich so verfolgen konnte. Ja, also ich hab halt auch oft gesehen, in den ganzen Videos zu den Games am Anfang hast du halt oft, haben die mit Auszeichnungen von irgendwelchen Messen oder sonst was oder Wettbewerben, wie das Spiel ausgezeichnet wurde, halt geworben. Da wurden halt immer irgendwelche Awards eingeblendet. Mhm. Und mit dieser Metakritik, also ich meine, andere Online-Shops, da läuft das ja schon so, dass halt Bewertungen auch gekauft werden. Und ja, die Spielindustrie wird ja halt auch immer größer. Ist natürlich klar, dass da der Reiz auch besteht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da einige Stimmen oder Bewertungen halt auch nicht ehrlich sind, sag ich mal, ne? Mhm. Ja, da bin ich halt immer froh, dass ich von euch halt eine ehrliche Einschätzung kriegen kann, weil ich weiß, ihr seid die Leute von nebenan, die einfach Spiele gerne spielen und halt völlig unabhängig von den Entwicklern und den Publishern sind und ihr macht euch einfach einen Eindruck und wollt ehrlich vermitteln, ob es euch jetzt gefällt oder nicht. Und das finde ich daher auch immer richtig cool. Ja, das finde ich auch immer so. Ja, das sehe ich auch so. Dass sich das so extrem in diese blöde Richtung entwickelt. Ich bin irgendwie, das letzte Mal Gamescom, wann war das? 2019, ne, genau. Da bin ich mal auch mit dem Chris über die Gamescom gelaufen und wollte auch mal mit so ein paar Indie-Entwicklern, vor allen Dingen hier aus NRW, in der Hoffnung mal ins Gespräch kommen, um denen mal von unserem Projekt zu erzählen und denen mal zu sagen, dass es uns gibt und dass mal Leute, so kleine vor allen Dingen hier aus NRW, vielleicht mal Spiele bei uns vorstellen wollen und Leute, die bei uns anspielen können, einfach mal so aus Spaß. Und da habe ich dann halt auch gemerkt, was dann für Typen da rumliefen. Und dann erstmal jedes Mal, ich bin so sowieso, YouTuber von Kanal sowieso. Und ich habe so und so viele Follower und erstmal meinen Schwanz rausholen und hier auf den Tisch legen. So fangen die Leute an, miteinander zu reden. Da. Das ist ekelhaft. Ne? Und es ist furchtbar, dass sich das alles immer in diese Richtung entwickelt. Und ich habe echt das Gefühl, dass viele Leute gar nicht mehr im Herzen Videospieler sind, sondern einfach nur irgendetwas dafür tun, damit irgendjemand ihnen irgendwo für Aufmerksamkeit gibt. Und das sind dann die Leute, die Keys umsonst bekommen, weil die viele... Naja, egal. Ich finde es einfach furchtbar, dass das jetzt in unserem Hobby halt auch so Einzug nimmt, was ja auch in vielen anderen Bereichen, immer da, wo es halt gerade ist, da kommen halt die Zecken an und wollen halt allen möglichen Kram Einfluss nehmen, obwohl sie eigentlich vom Herzen her überhaupt nicht bei der Sache sind. Das finde ich immer so schade. Ne? Das merkt man halt bei Metakritik ganz stark, finde ich auch, dass halt eigentlich, jetzt sowas, wo wir drüber reden, eigentlich darfst du da wirklich nicht mehr drauf gucken, meiner Meinung nach, weil du kannst es einfach nicht sagen, was ist, wenn da ein Spiel total schlecht bewertet ist und du guckst da drauf und du spielst es halt einfach deswegen nicht oder guckst es dir gar nicht an. Und völlig unterbewusst denkst du, ja, die Metakritik unter 70 kann ja kein gutes Spiel sein. Das ist ja unmöglich. Und schon hast du es abgehakt. Ja. Ja, genau. Ist die Zahl schon grün oder ist sie jetzt gelb? Ja, genau. Das Ampelsystem auch noch, ja. Genau, darauf achtet man. Wie viel Wert hat das mittlerweile? Ich glaube nicht mehr viel. Alles klar. Jetzt quatschen wir schon fast zwei Stunden miteinander, würde ich sagen, dass wir so langsam am Ende finden müssen. An der Stelle würde ich mich nochmal bei euch bedanken, dass ihr alle so tatkräftig mit euch eingeschaltet habt, dass ihr mir mitgemacht habt. Es war wie immer ein toller Podcast, wir haben tolle Themen angeschnitten. Richtig tolle Spiele haben wir kennengelernt. Ich finde es immer wieder gut, euch am Anfang zu fragen, was ihr aktuell so spielt. Dann lernt man auch wirklich neue, tolle Indies kennen. Das ist ja das, was man am Ende auch hier will, warum man auch diesen Podcast hier besucht, warum man auf den Discord geht. Man möchte einfach die Leidenschaft miteinander teilen, die wir haben und dass wir das heute auch wieder machen können. Dafür will ich mich bedanken und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann.